Sonnenwende von Karl Fonassietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Sonnenwende. Das letzte Jahr hat lebhafte Auseinandersetzungen zwischen den beiden großen Richtungen der evangelischen Kirche gebracht. Auch die Außenstehenden nahmen an diesen Streitigkeiten regen Anteil, nicht der dogmatischen Momente wegen. Aber die staatsrechtliche Seite dieser Konflikte musste interessieren und die ehrlich-demokratischen, freidenkerischen Elemente Deutschlands erhoben lauter und entschiedener als je ihren Ruf, endlich das Grundübel zu beseitigen, die Kirche vom Staate zu trennen. Dass diese Bewegung so gefährliche Form für die Orthodoxie angenommen hat, ist in erster Linie der Ungeschicklichkeit der kirchlichen Behörden zuzuschreiben. Bis dahin lebten die Orthodoxen und die Liberalen zwar nicht einträchtig, aber doch höchstens in einem harmlosen Kleinkrieg nebeneinander. In der Öffentlichkeit waren sie manchmal nur schwer zu unterscheiden. Die Positiven hatten ihre Kirchenblättchen und Traktätchen, die Liberalen ihre christliche Welt. Dem Oberkirchenrate blieb es vorbehalten, die Fackel des Parteihaders in das protestantische Lager zu werfen. Die Fälle Jatho und Traub ließen keinen Zweifel darüber, dass sich in der evangelischen Kirche eine Art Katholizismus breitmacht, auf den aus dem freidenkerischen Lager von Horneffer und anderen schon lange hingewiesen worden war. Das Streben, die Gesinnungen zu uniformieren, ist das alte Kennzeichen pfäffischer Herrschsucht. Wie der Oberkirchenrat vorgegangen ist, das ist sattsam bekannt. Namentlich Traubs Aburteilung trägt für alle Zeiten das Stigma schlimmster Tendenzjustiz. Traub ist aber nicht mundtot gemacht. Er hat mit der Broschüre »Staatschristentum oder Volkskirche« mit der Gründung des neuen Protestantenvereins bewiesen, dass er den Dienern am Wort noch recht lange und viel Unbehagen bereiten wird. Er verwirft die Staatskirche und fordert freie Gemeinden. Der Drang nach Freiheit war der Ursprung des Protestantismus. Seine Grundlagen sind eben Freiheit der Gesinnung, Freiheit der Lehre, Religion als Herzenssache. Jede Gesinnungspolizei ist abzulehnen. Ähnliche Gedanken kommen seit den Tagen Kalthoffs aus dem Monistenneste Bremen. Hier hat man zuerst in die Praxis umgesetzt, was bis dahin graue Theorie war. Hier hat Felden mit seinen glänzenden Ibsen-Predigten die Enge althergebrachter Kultformen durchbrochen. Schließlich geschah nur, was in anderen protestantischen Ländern längst Brauch ist. Ich habe einmal von einem kleinen holländischen Dorfpfarrer reden hören, der seiner Predigt ein Thema von Oscar Wilde zugrunde legte, und zwar jenes tiefsozial empfundene Märchen vom glücklichen Prinzen. Es hat sich gewiss stärker in das Gemüt der Hörer eingegraben als die fremde Weisheit toter Zeiten. Der religiöse Radikalismus der Traub, Felden, Steudel und anderer hat aber in der Kirche selbst wenig Nachfolge gefunden. Allerdings bekämpften die Liberalen den Dogmatismus, aber in der Kardinalfrage, der Trennung der Kirche vom Staat, ist ihre Haltung schwankend oder gar ablehnend. Kämpfen wir in der Kirche für die Freiheit der Kirche, so lautet ihre typische Ausflucht. Viele, die vom Liberalismus eine Reformation erwartet hatten, wandten nun enttäuscht und verärgert der Kirche ganz den Rücken. Hinzu kommt, dass das theoretische Rüstzeug der liberalen Theologen durch die sogenannte mythologische Bewegung ganz bedenklich gelitten hat. Die liberale Theorie, die sich durchweg auf der von Harnack vorgezeichneten Linie bewegte, hat ja die meisten Dogmen und auch die Gottheit Christi so ziemlich preisgegeben. Der Mensch Jesus war der Mittelpunkt ihres Systems. Es war kein Gott, aber eine wunderbar ausgeglichene Persönlichkeit, ein Vollmensch. Mit diesem Jesus steht und fällt das liberale System. Denn was bleibt vom Christentum noch übrig, wenn die historische Grundlage der Jesusgestalt als unzureichend gekennzeichnet würde? Die Zweifel haben sich eingestellt, viel kritisches Material ist gesammelt. Die Anklage ist formuliert, die historische Echtheit der biblischen Jesusgestalt, wie sie die Liberalen so gutgläubig übernommen haben, ist mit Fug und Recht angefochten worden. Drews mit seinem epochemachenden Buche von der Christusmythe war der erste in Deutschland, der unsanft an der einzigen Säule des kirchlichen Liberalismus rüttelte. Der Engländer Robertson war ihm schon vorangegangen. Beide stellen die Geschichtlichkeit Jesu überhaupt in Abrede und leiten die Entstehung des Judenchristentums aus alten messianischen Kulten her. Vieles ist an dieser jungen Wissenschaft natürlich noch hypothetisch. Ihre Bedeutung liegt eben darin, dass die mythologische Kritik, der die liberalen Theologen das Alte Testament bedingungslos ausgeliefert hatten, nunmehr auch vor den Evangelien nicht mehr Halt macht. Der Kampf gegen die Kirche ist zu allen Zeiten der Geistesgeschichte ein Anzeichen tieferen religiösen Lebens gewesen. Wilhelm Bölsche. In der Tat bildet sich eine neue unkirchliche, unchristliche Religiosität. Sie hat kein Dogma und ist in keine Formel zu bringen. Gemeinsam haben ihre Anhänger nur einen starken Diesseitsglauben und sozialethische Ideale. Was während der letzten 10 Jahre auf dem Gebiete der ethischen Kultur getan wurde, das wurde, wenn nicht von der Sozialdemokratie, von den Freireligiösen, den Monistenbündlern oder wie sie sich auch sonst nennen mögen, getan. Der Staat hat überall nur den Störenfried gespielt. Kulturelle Dinge tangieren ihn nicht. Dafür hat er seine schwarze Gendarmerie. Die Verquickung staatlicher und kirchlicher Angelegenheiten ist ein Krebsschaden unseres Kulturlebens. Sie lastet wie ein Bleigewicht auf unserem Schulwesen. Die Trennung der Kirche vom Staat wird kommen. Jeder Einzelne hat das Mittel dazu in der Hand. Austritt aus der Landeskirche ist die wuchtige Waffe, deren Bedeutung erst in unseren Tagen wirklich erkannt worden ist. Der organisierte Kirchenaustritt kann aber auch im politischen Kampf Verwendung finden. In Nummer 19 des Frankfurter Freien Worts ist darauf hingewiesen worden, dass man durch Massenaustritt aus der Landeskirche von der preußischen Regierung eventuell eine neue Wahlrechtsvorlage erzwingen könne. Das ist ein Vorschlag, der in unseren demokratischen Kreisen ganz besondere Beachtung zu finden verdiente. Die Lage der evangelischen Orthodoxie ist prekär. Auch an die Pforte des Klerikalismus, den das Zentrum bei uns vertritt, ist in letzter Zeit recht unsanft gepocht worden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, gehen wir einer großen Auseinandersetzung entgegen. Als zwei große Heere werden sich die Diesseits- und die Jenseitsgläubigen gegenüberstehen. Es wird ein schwerer Kampf werden. Riten, Mythen und Dogmen werden dabei in Scherben gehen. Religion ist Privatsache, so heißt es, wenn es jemand wagt, im politischen Kampfe den alten Glauben anzutasten. Dann schwärmen auf einmal die berufsmäßigen Terroristen für Toleranz. Einen Kulturkampf mit allen Mitteln königlich-preußischer Polizeischäbigkeit wird gewiss kein Demokrat wünschen, aber das Zentrum ist nur auf kulturellem, nicht auf politischem Gebiete mit Erfolg zu bekämpfen. Es lebt ja nur durch die Verfilzung von Religion und Politik. Ihm dient im politischen Kampfe der Glaube als schützender Schild. Die evangelische Orthodoxie macht es kaum besser. Wer aber einen Schild mit ins Gefecht nimmt, der darf nicht klagen, wenn er ramponiert wird. Die freie, weltliche Schule muss die erste Etappe in dem großen Emanzipationskampfe sein. Die Rückschrittler aller Färbungen wissen genau, warum sie hier jeden Fußbreit nur nach einem verzweifelten Kampfe hergeben. Wenn die Seele der Jugend nicht mehr reaktionär infiziert wird, wenn keine Knechte mehr erzogen werden, dann ist ihr Schicksal besiegelt. Es wird Zeit, dass Michel sich den Schlaf aus den Augen reibt. Es ist das Geheimnis des Erfolges der Mächte der Vergangenheit, dass sie rücksichtslos alle Chancen ausnützen und nicht so schlafmützig sind, wie sie gern erscheinen wollen. In den Zeitungen läutet man wie alljährlich die Osterglocken und verkündet das Evangelium einer großen Harmonie. Wir wissen, was wir von diesen feierlichen Anwandlungen zu halten haben. Wachrütteln ist unsere Aufgabe und nicht beschwichtigen. Unser Ostergruß heißt, das deutsche Volk aus seinem Winterschlaf erwachen und mit freiem, weitem Blicke endlich die Leitung seines Geschicks selbst in die Hand nehmen. Versteht es unser Volk, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten, so darf es die schönste Sonnenwende feiern. Vor ihm liegt ein fröhlicher Lenz. Erschienen in Das freie Volk am 22. März 1913. Ende von Sonnenwende. Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Gelesen für LibriVox.org. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und gehet eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa. Da selbst werden sie mich sehen. Da sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Saget, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, dieweil wir schliefen. Und wo es würde auskommen bei dem Landpfleger, wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Solches ist gemeine Rede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Ende des 28. Kapitels des Matthäusevangeliums. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Björn Barz. Die Menschenalter. Aus Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Isabel Schubert. Die Menschenalter. Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten, solange Kronos, Saturnus, dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbst ähnlich, von Arbeit und Kummer entfernt. Auch die Leiden des Alters waren ihnen unbekannt. An Händen, Füßen und allen Gliedern immer rüstig, freuten sie sich von jeglichem Übel frei heiterer Gelage. Die seligen Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herden. Wenn sie verscheiden sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. Solange sie aber lebten, hatten sie alle möglichen Güter. Das Erdreich gewährte ihnen alle Früchte von selbst und im Überfluss, und ruhig, mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagewerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschlusse des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern, welche, dicht in Nebel gehüllt, die Erde rings durchwandelten, als Geber alles Guten, Behüter des Rechts und Rächer aller Vergehungen. Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das Silberne. Dieses war schon weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestaltung noch an Gesinnung, sondern ganze 100 Jahre wuchs der verzärtelte Knabe noch unmündig an Geist unter der mütterlichen Pflege im Elternhause auf. Und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neuen Menschen in Jammer, denn sie konnten schon ihre Leidenschaften nicht mehr mäßigen und frevelten im Übermute gegeneinander. Auch die Altäre der Götter wollten sie nicht mehr mit den gebührenden Opfern ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg, denn ihm gefiel nicht, dass sie der Ehrfurcht gegen diese Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht so entblößt von Vorzügen, dass ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln. Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen, das hieß das Eherne. Das war auch dem Silbrigen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben, immer einer auf des anderen Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es, von den Früchten des Feldes zu essen, und nährten sich vom Tierfleische. Ihr Starrsinn war hart wie Diamant, ihr Leib von ungeheurem Gliederbau. Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahe kommen durfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz. Mit Erz bestellten sie das Feld, denn Eisen war damals noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigenen Hände gegeneinander, aber so groß und entsetzlich sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den schwarzen Tod und stiegen, vom hellen Sonnenlichte scheidend, in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder. Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn des Kronos, ein viertes Geschlecht hervor, das auf der nährenden Erde wohnen sollte. Dies war wieder edler und gerechter als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorwelt auch Halbgötter genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie Zwietracht und Krieg, die einen vor den 7 Toren Thebens, wo sie um das Reich des Königes Ödipus kämpften, die anderen auf dem Gefilde Trojas, wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr Erdenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande des Weltalls an, im Ozean, auf den Inseln der Seligen. Dort führen sie nach dem Tode ein glückliches und sorgenfreies Leben, wo ihnen der fruchtbare Boden 3-mal im Jahr honigsüße Früchte zum Labsal emporsendet. Ach, wäre ich, so seufzte der alte Dichter Hesiod, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt, wäre ich doch nicht ein Genosse des 5. Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist, wäre ich früher gestorben oder später geboren, denn dieses Menschengeschlecht ist ein eisernes. Gänzlich verderbt ruhen diese Menschen weder bei Tage noch bei Nacht von Kümmernis und Beschwerden. Immer neue nagende Sorgen schicken ihnen die Götter. Sie selbst aber sind die größte Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht hold. Der Gast hasst den ihn bewirtenden Freund, der Genosse den Genossen. Auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie vor Zeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt. Schmachreden werden gegen sie ausgestoßen, Misshandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denket ihr denn gar nicht an das Göttergericht, dass ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht erstatten wollet? Überall gilt nur das Faustrecht, auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander. Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist, nein, nur der Übeltäter, den schnöden Frevler ehren sie. Recht und Mäßigung gilt nichts mehr. Der Böse darf den Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, Falsches beschwören. Deswegen sind diese Menschen auch so unglücklich. Schadenfrohe, misslaunige Scheelsucht verfolgt sie und grollt ihnen mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen der Scham und der heiligen Scheu, welche sich bisher doch noch auf der Erde hatten blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönen Leib in das weiße Gewand und verlassen die Menschen, um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen

Die Glocke muss und will ich finden, sagte er, und wenn ich auch bis zum Weltende gehen muss. Die hässlichen Affen saßen oben in den Bäumen und grinsten mit all ihren Zähnen. Wollen wir ihn prügeln, sagten sie, wollen wir ihn dreschen, er ist ein Königssohn. Aber er ging unverdrossen tiefer und tiefer in den Wald, wo die wunderbarsten Blumen wuchsen. Da standen weiße Steinlilien mit blutroten Staubfäden, himmelblaue Tulpen, die im Winde funkelten, und Apfelbäume, deren Äpfel ganz und gar wie große, glänzende Seifenblasen aussahen. Wir mussten die Bäume im Sonnenlicht strahlen. Ringsum um die schönsten grünen Wiesen, wo Hirsch und Hinden im Grase spielten, wuchsen prächtige Eichen und Buchen. Und war von einem Baum in die Rinde gesprungen, so wuchsen Gras und lange Ranken in den Spalten. Da waren auch große Waldstrecken mit stillen Landsinn, worin weiße Schwäne schwammen und mit den Flügeln schlugen. Der Königssohn stand oft still und horchte, oft glaubte er, dass von einem dieser tiefen Seen die Glocke zu ihm heraufklinge, aber dann merkte er wohl, dass es nicht daher komme, sondern dass die Glocke noch tiefer im Walde ertönte. Nun ging die Sonne unter, die Luft erglänzte rot wie Feuer, es wurde still im Walde, und er sank auf seine Knie, sang seinen Abendpsalm und sagte, »Nie finde ich, was ich suche, nun geht die Sonne unter, nun kommt die Nacht, die finstere Nacht. Doch einmal kann ich die Sonne vielleicht noch sehen, bevor sie ganz hinter der Erde versinkt. Ich will auf die Klippen hinaufsteigen. Ihre Höhe erreicht die der höchsten Bäume.« Er ergriff nun Ranken und Wurzeln und kletterte an den nassen Steinen empor, wo die Wasserschlangen sich wanden, wo die Kröten ihn gleichsam anbellten. Aber hinauf kam er, bevor die Sonne, von dieser Höhe gesehen, ganz untergegangen war. O, welche Pracht! Das Meer, das große, herrliche Meer, welches seine langen Wogen gegen die Küste wälzte, streckte sich vor ihm aus. Und die Sonne stand wie ein großer, glänzender Altar da draußen, wo Meer und Himmel sich begegnen. Alles schmolz in glühenden Farben zusammen. Der Wald sang und das Meer sang und sein Herz sang mit. Die ganze Natur war eine große Kirche, worin Bäume und schwebende Wolken die Pfeiler, Blumen und Gras die gewebte Samtdecke und der Himmel selbst die große Kuppel bildeten. Dort oben erloschen die roten Farben, indem die Sonne verschwand, aber Millionen Sterne wurden angezündet. Da glänzten Millionen Diamantlampen. Und der Königssohn breitete seine Arme gegen den Himmel, gegen den Wald und gegen das Meer aus. Und da kam plötzlich von dem rechten Seitenwege der Knabe mit den kurzen Ärmeln und den Holzschuhen. Er war ebenso zeitig angelangt, er war auf seinem Wege dahingekommen, und sie liefen einander entgegen und hielten sich bei den Händen in der großen Kirche der Natur und der Poesie, und über ihnen ertönte die unsichtbare heilige Glocke. Selige Geister umschwebten diese zu einem jubelnden Halleluja. Ende von Die Glocke von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher, gelesen von Elli, März 2012. Antonio Spumante aus Neue medizinische und anthropologische Märchen von Philander, a.k.a. Ludwig Hopf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Seepferdchen. Antonio Spumante, ein hypnotisches Märchen aus der Drachenzeit. Zu der Zeit, als auf den Bergen noch die Lindwürmer und Drachen hausten und von ihren Felsenhöhlen gleich riesigen Fledermäusen mit feurigem Atem zu Tale fuhren, um Menschen und Tiere zu verschlingen, lebte in Amalfi ein ehrsamer Schuster mit Namen Filippo. Sein Weib war früher gestorben und hatte ihm einen einzigen Sohn hinterlassen, der zu Ehren seines Schutzheiligen Antonio getauft ward und im Laufe der Jahre zu einem wunderschönen Knaben heranwuchs. Weil er zugleich ebenso klug und verständig war, hatte ihn sein Vater dem gelehrten Vater Ambrosio übergeben, damit er von diesem in Latein, Griechisch und allem anderen unterrichtet wurde, dessen die Gelehrten bedürfen. Aber nachdem er von dem Vater alles gelernt hatte, was dieser selbst an Wissen besaß, ward er des weiteren Lernens überdrüssig und fing an, gleich seinen Jugendgefährten den Tag über Fische und Vögel zu fangen, des Abends aber vor den Fenstern hübscher Mädchen zu der Laute zu singen, und bald hatte er alle seine Gefährten an Geschicklichkeit in derlei freien Künsten übertroffen. So war er, hoch aufgeschossen wie eine Giraffe und schnellfüßig wie ein Hirsch, in sein 18. Lebensjahr getreten. Da sprach zu ihm sein Vater, »Siehe, Antonio, ich bin alt und hochbetagt, und meine Tage sind gezählt. Ehe ich aber mein Haupt zur Ruhe niederlege, möchte ich zuvor die Pfade kennenlernen, die du wandeln wirst, um zu Ehren und Reichtum zu gelangen. So sage mir, welchen Beruf du gewählt hast.« »Welchen Beruf? erwiderte verwundert Antonio. »Ich habe noch an gar keinen gedacht und wüsste auch keinen zu nennen, der mir lieber wäre als das Leben, das ich seither bei dir geführt habe.« »Törichter Knabe«, sprach Filippo, »du hast das Leben und was es von den Menschen verlangt, noch viel zu wenig kennengelernt. So will ich dir dein Reisegeld geben, damit du hinausgehst unter die Menschen, wohin dich dein Stern führt. Nach 14 Tagen aber, wenn du zurückgekehrt, wirst du mir sagen können, welchen Beruf du gewählt hast.« Niemand konnte froher sein als Antonio. Er trachtete schon lange, die große Stadt Neapel zu sehen, von der er schon so viel gehört hatte. Darum ergriff er mit Freuden die gebotene Gelegenheit und war schon am anderen Tage auf dem Wege. Als er in Neapel angekommen war, wollte ihn wohl anfangs das Wirrsal der Straßen und das Gewimmel der Menschen fast erdrücken. Doch bald schämte er sich seiner Verzagtheit und schritt erhobenen Hauptes, als wäre er von jeher am Platze gewesen, durch die sich schiebende und stoßende Menge. Er sah am Hafen zu, wie die Schiffe und Barken an- und abfuhren, er durchschritt die Plätze und Märkte, wo um Waren aus aller Herren Länder gehandelt wurde. Abends aber saß er in seiner Herberge und lauschte auf die Gespräche, welche die vielgestaltigen Gäste unter sich führten. So trieb er es Tag für Tag, bis er entdeckte, dass sein Reisegeld zu Ende ging. Da begab er sich auf den Heimweg und betrat gerade zur rechten Zeit wieder die Schwelle seines Hauses, als sein sterbender Vater eben Boten ausschicken wollte, um ihn herbeizuführen. »Sei mir tausendmal willkommen«, rief ihm der Alte zu und streckte ihm seine zitternde Rechte entgegen. »Du siehst, der Tod steht lauernd an meinem Lager, um mich aus dieser Welt hinwegzuholen. Darum beeile dich, mir zu sagen, welchen Gewinn du von deiner Reise davongetragen hast.« »Lieber Vater«, sprach Antonio, »wenn es dein Wunsch ist, dass ich einen gelehrten Beruf ergreife, so ist mir durch die Reise die Erkenntnis dessen gekommen, welchen ich wählen soll. Ich bin in Neapel überall gewesen, wo viele Menschen beisammen waren, und habe redlich gehorcht auf das, was dieselben geredet haben, weil mir eine Stimme in meinem Inneren gesagt hat, dass dasjenige das Beste sei, von welchem am meisten geredet wird. So habe ich gehört, wie die Fischer von ihren Fischen redeten, die Bauern von ihren Früchten, die Kaufleute von ihren Waren, die Weiber von ihren Männern und die Männer von ihren Weibern. Wovon aber alle geredet haben, das waren die Krankheiten, an denen sie gelitten und die Ärzte, welche sie geheilt oder nicht geheilt haben. Und nun frage ich dich, habe ich recht, wenn ich die ärztliche Zunft für diejenige halte, durch welche ich am ehesten zu Ehre und Reichtum gelange?« Da erhob sich der Sterbende noch einmal mühsam, legte dem Jüngling, der vor seinem Lager kniete, die Hände auf das Haupt und sprach, »Ich segne dein Vorhaben, Arzt zu werden, denn du hast so klug gehandelt und gesprochen, wie ich mir gedacht habe. In diesem Beutel voll mit Silber übergebe ich dir alles, was ich für dich ersparte. Wenn auch wenig, so wird es doch genügen, um dich vor Mangel während deiner Lehrjahre zu schützen. Das Kostbarste aber, was ich besitze, findest du in dieser Büchse. Siehe, es ist nur ein unscheinbarer Knopf aus blankem Zinn, aber er stammt von einem arabischen Zauberer und hat die Eigenschaft, dass alle, die ihn sehen, in Schlaf verfallen, wenn du ihn nach rechts drehst, und es dann wieder erwachen, wenn du die Richtung des Drehens nach links veränderst. Nimm ihn hin, er wird dir gute Dienste leisten.« Nach diesen Worten sank Filippo erschöpft zurück und verschied. Weinend drückte ihm Antonio die Augen zu und nahm betrübten Herzens die letzten Gaben seines guten Vaters an sich. Aber nachdem er ihn auf dem alten Friedhofe von Amalfi begraben hatte, packte er seine Habe zusammen, nahm Abschied von seinen Freunden und schritt zum Tore hinaus, auf der Straße nach Galerno, um an dieser Stätte der Gelehrsamkeit alles das zu erlernen, dessen ein Arzt zu seinem Berufe bedarf. Wie schwoll dem Jüngling das Herz bei dem Gedanken, ein Angehöriger der Stadt zu werden, deren Ruhm das ganze Abend- und Morgenland erfüllte. Denn wo in aller Welt außer in Galerno waren solche gelehrten Ärzte zu finden wie der jüdische Rabbi Elinus, der Grieche Pontus, der Araber Abdallah und der lateinische Magister Galernus, die alle zugleich, jeder in seiner Sprache, die Schriften der Alten erklärten. Dass aber auch nirgends in der Welt solch studentisch freies Leben blühte wie in Galerno, sollte Antonio erst erfahren, als er nach feierlicher Aufnahme unter die Angehörigen der Hohen Schule anfing, sich das Leben derselben näher zu betrachten. Da waren Jünglinge aus allen Ländern der Erde, Italiener, Griechen, Spanier und Franzosen, blondhaarige Deutsche, spitzbärtige Juden und Araber mit feurigen Augen. Alle aber erfüllte der Wunsch, neben dem Erlernen der Wissenschaft die Wonne des Lebens nach Möglichkeit zu genießen. da wurde dem königlichen Vogte zum Trotze, welcher zu Fleiß und Ehrbarkeit ermahnte, auf den Bergen gejagt und im Meere gefischt, in den Kneipen gewürfelt und getrunken und nächtlicherweile unter den Fenstern der Schönen gesungen, wenn es nicht zu Raufereien kam, bei denen mit Dolchen und Schwertern auf Leben und Tod gekämpft wurde. Gnade Gott den Wächtern, die es wagten, unter die Raufenden zu treten. Sie wurden verhöhnt, gestoßen, geschlagen, und manch einer wurde des Morgens erschlagen in seinem Blute gefunden. Solcher Gestalt war das Leben der Studenten in Galerno, als Antonio daselbst in die Liste der Lernenden eingetragen wurde. Er war noch voll trauernd über den Tod seines Vaters, aber als er aus dem Hause heraustrat, in welchem er in die Hand des Ältesten der Lehrer das Gelübde des Fleißes und der Sittsamkeit abgelegt hatte, standen vor der Türe in hellem Haufen die Schüler und luden den schönen Jüngling mit dem wohlgefüllten Beutel ein, zu ihnen zu halten. Lange stand er im Zweifel und Schwanken, da sie ihn aber mit Bitten und Verheißungen immer mehr bestürmten, gab er zuletzt nach und ging mit seinen Landsleuten in das Haus, worin sie ihre Herberge hatten. Von diesem Tage an ging es in der Landsmannschaft der Süditaliener, die wegen ihrer Brauseköpfe in ganz Galerno bekannt waren, noch toller zu als je zuvor. Der tollste aber war bald Antonio selbst. Wohl zogen ihn die Vorlesungen der berühmten Lehrer mächtig an, doch viel schöner noch war es, den Tag über auf schelmische Streiche zu sinnen und abends in der kühlen Schenke den Becher mit feurigem Weine zu leeren. Ganz besonders hatte es ihm der schäumende Wein von Asti angetan. Mit Asti Spumante begann er sein Tagewerk, und einen Becher voll Asti leerte er noch jedes Mal, ehe er sich mit schwerem Kopfe auf sein Lager warf. Was Wunder, dass er in ganz Galerno nur der Spumante genannt wurde. Was Wunder aber auch, dass nach Verfluss eines Jahres der von seinem Vater geerbte Beutel so leer war, wie die letzte Flasche Asti, die er soeben im Kreise seiner Genossen ausgetrunken hatte. Aber was schadete das? Hatte er selbst kein Geld, so hatte ein anderer eine frische Wendung erhalten, und war es auch diesem ausgegangen, so war ein Dritter und Vierter bereit, mit dem lustigen Antonio den letzten Taler zu teilen. So lebte er fröhlich und ohne Sorge von einem Tag zum anderen und wäre sich der 4 Jahre, welche er durchschwärmt, nicht bewusst geworden, wenn nicht eines Tages ein Bote der Lehrer erschienen wäre, die ihn aufforderten, eine Prüfung abzulegen über das, was er gelernt habe. Da sank ihm, dem allezeit Fröhlichen, das Herz gar schwer in die Knie. Wie sollte er, der gar selten den Vortrag eines Lehrers gehört und noch seltener ein Buch zur Hand genommen hatte, in der strengen Prüfung bestehen und das Zeugnis der Reife für den ärztlichen Beruf erhalten? Und was beginnen ohne Hab und Gut, wenn er mit Schimpf und Schande als armseliger Nichtswisser aus den Mauern der hohen Schule hinausgestoßen wurde, in die Fremde? Ihn schauderte bei dem Gedanken, dem Mitleider seiner Vaterstadt anheimfallen zu sollen, und schon wollte er zu dem Dolche als seinem letzten Tröster greifen, da fiel sein Blick auf die Büchse mit dem Knöpfe, welche seither unbeachtet auf einem Schranke gelegen hatte. »Ha!« rief er, von neuer Hoffnung erfüllt. »Da ist ja der Zauberknopf, von dem mein sterbender Vater gesagt hat, dass er mir im Leben noch gute Dienste leisten werde. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da ich dringend der Hilfe bedarf. Her damit! Will doch einmal sehen, was der Zauber leistet.« Und prüfend nahm er den Knopf heraus und hielt ihn, nach rechts drehend, seinem treuen Pudel Karo vor die Augen. Da fiel der Hund alsbald in solch tiefen Schlaf, dass er anfing zu schnarchen, wie er sonst im Schlafe zu tun pflegte. Aber als Antonio den Knopf nach links drehte, wachte er schnell auf und sprang bellend und wedelnd an seinem Herrn empor. »Glück auf«, sprach Antonio, »das Spiel ist schon gewonnen. Ist mein Hund dem Zauber des Knopfes erlegen, so sollen auch diejenigen, welche mich prüfen sollen, schlafen. Und dann will ich ihnen im Schlafe befehlen, was sie mich fragen sollen. Für das Wissen werde ich schon sorgen.« Nun rief er seinen Diener und befahl ihm, den Lehrern der Medizin zu vermelden, dass er bereit sei, zu jeder Stunde, welche ihn beliebe, zur Prüfung vor ihnen zu erscheinen. Die machten große Augen über die Verwegenheit des leichtfertigen Antonio und ließen ihm sagen, dass er am anderen Tage vormittags in den Lehren des Hippokrates und Galenus, nachmittags in den Büchern des Avicenna und den salernitanischen Gesundheitsregeln geprüft werden solle. Das vernahmen seine Genossen mit Schrecken, da sie sich nicht denken konnten, woher Antonio das Wissen nehmen sollte. Dieser aber war voll Fröhlichkeit, aß und trank für zwei und konnte des Scherzens und Lachens bis in die Nacht hinein kein Genüge finden. Als er aber nach Hause gekommen war, las er beim Scheine seiner Lampe das Kapitel des Hippokrates über die Verrenkung der Hüfte, die Lehre des Galenus über die Krankheiten der Leber, den ersten Abschnitt von Avicennas Kanon der Medizin und von den salernitanischen Gesundheitsregeln diejenigen über die Kunst, sich vor Krankheiten des Geistes zu bewahren. Dann löschte er seine Lampe und schlief ruhig ein, als wäre er zu einem festlichen Trinkgelage und nicht zur strengen medizinischen Prüfung geladen. Am anderen Morgen legte er seine besten Kleider an und nähte an sein seidenes Wams mit den blanken Knöpfen als untersten seinen Zauberknopf, also dass er ihn jederzeit unbemerkt mit der Hand erreichen konnte. Daraufhin begab er sich, gefolgt von einem Schwarm seiner staunenden Genossen, nach dem Prüfungshause, nahm lachend Abschied von ihnen und trat erhobenen Kopfes in den Saal, wohin er von den Dienern gewiesen wurde. Da saßen an einem Tische mit grüner Decke der Rabbi Elinus und der griechische Meister Pontus und machten strenge Gesichter. Antonio aber setzte sich auf ihr Geheiß ruhig nieder, griff mit den Fingern seiner Rechten nach dem Zauberknopf und begann denselben nach rechts zu drehen. Da sah er zu seiner Freude, wie die Augen der Gestrengen zufielen und ihre Brust sich in tiefem Schlafe hob und senkte. Eilig stand er auf und raunte dem Elinus ins Ohr, er dürfte ihn nur über Galenus' Lehre von den Leberkrankheiten befragen. Dem Pontus aber, er dürfe ihn nur über des Hippokrates Lehre von den Hüftgelenksverrenkungen prüfen. Darauf trat er wieder an seinen Platz zurück, drehte den Knopf nach links und saß da mit harmlosem Gesicht, als wäre nichts vorgefallen. Als die beiden erwachten, wussten sie nicht, wie ihnen geschah. War es ihnen doch, als ob sie geschlafen hätten. Doch wollte keiner den anderen befragen, weil sie vermeinten, sich vor dem Kandidaten eine Blöße zu geben. So begannen sie denn die Prüfung. Aber wie staunten sie, als Antonio auf keine ihrer Fragen eine Antwort schuldig blieb, sondern sprach und sich gebärdete, als wäre er nicht der lustige Spumante, vielmehr einer der gelehrten Stubensitzer, die vor lauter Wissensdurst, Jugend und Fröhlichkeit ja Essen und Trinken vergessen. Sie konnten nicht umhin, ihn mit den höchsten Lobsprüchen zu entlassen, dafür aber gelobten sich Abdalla und Galernus, ihn am Nachmittag umso gewisser auf das Eis zu führen. Doch auch ihnen ging es nicht besser. Kaum war der seltsame Antonio für ihn erschienen, da schliefen sie ein und wunderten sie sich im Stillen über die Maßen, als sie erwachten und den Kandidaten ruhig vor sich sitzen sahen. Der wusste auf Abdallas Aufforderung, den ersten Abschnitt von Avicennas Kanon der Medizin zu erklären, wie nur einer, der sich um den salernitanischen Doktorhut bewarb. Und als er gar von Galernus befragt, die Gesundheitsregeln zur Vermeidung von Geisteskrankheiten in fließenden Hexametern wiedergab, wuchs das Staunen der beiden Gelehrten so, dass sie ihn mit Lob überhäuften und ihm lächelnd zugestanden, dass sie solches nur von einem ausnehmend fleißigen Studenten, nicht aber von dem lockeren Spumante erwartet hätten. So hatte er denn die salernitanische Prüfung in der Medizin glänzend bestanden und wurde von den Genossen, die voll Bangen ihn erwartet hatten, im Triumphe nach der Schenke geleitet, wo der schäumende Asti zu Ehren des neugebackenen Arztes in Strömen floss und alles in eitel Luft und Wonne dahinschwamm. Am anderen Morgen schickten sie einen Eilboten nach Amalfi und taten dem Hohen Rate und der Bürgerschaft kund, um zu wissen, welch vorzügliches Lob ihr Mitbürger Antonio bei der medizinischen Prüfung erworben hat. Da war dort große Freude bei Hoch und Nieder, und der Rat schickte zwei der Ältesten zu Antonio, die ihn zum Stadtarzt von Amalfi ernennen sollten. Dieweil der seitherige Arzt sich einem solchen Gelehrten wie Antonio nicht gewachsen fühle und altershalber sich zur Ruhe setzen wollte. Was konnte Antonio mehr erwarten? Er sagte mit Freuden zu und reiste noch an demselben Tage mit seinen Landsleuten in die Vaterstadt, um sein Amt als Arzt von Amalfi anzutreten. Da war wohl in den ersten Wochen seine Stube voll von Leuten, die den berühmten Landsmann sehen und ihn um Rat befragen wollten. Und hatten sich die Besucher verzogen, so musste eilen, die vielen Kranken, die seine Hilfe begehrten, in ihren Häusern zu beraten. Item, von Ruhe hatte er wenig zu verspüren. Als aber keiner der Kranken sich bessern wollte und viele eines schnellen Todes dahinstarben, schüttelten die Leute erst den Kopf und sprachen, der junge Arzt mag zwar recht gelehrt sein, ist aber so ungeschickt, dass es ihm wohl anstände, noch einmal in die Lehre zu gehen. Mit der Zeit aber wurde das Murren über den Nichtswisser allgemein, und wie vorher ihm, so strömte jetzt alles wieder dem alten Arzt zu, also dass Antonio auf dem Trocknen saß und weder zu nagen noch zu beißen hatte. Als er so eines Tages trübsalblasend und elendgeigend auf seinem Lotterbette lag, hörte er den öffentlichen Ausruhr verkünden, dass der Kaiser von Marokko demjenigen seine Tochter verspreche, welcher ihm von den furchtbaren Drachen befreie, der nun schon seit Wochen seinen Palast umkreise und jedes lebende Wesen verschlinge. Besagter Drache aber hatte sein Lager in einer Felsenhöhle nahe dem schwäbischen Städtchen Wiesensteig und pflegte, wenn es ihm zur Winterzeit zu kalt in seiner Höhle wurde, über das Meer nach Afrika hinüberzufliegen. Als er nun im letzten Winter wieder einmal nach Marokko geflogen war, hatte er in einem Erker des Schlosses die Tochter des Kaisers erblickt. Die war so wunderschön, dass der Unhold in Liebe zu ihr entbrannte und sie von dem Kaiser zum Weibe begehrte, widrigenfalls er alles Lebende in Stadt und Land vertilgen würde. Darüber war die Prinzessin in großen Jammer verfallen, der Kaiser aber hatte eilends alle Tore und Fenster verschließen lassen und dem Wächter befohlen, vom höchsten Turme mit weithin schallender Stimme zu verkünden, in welcher Bedrängnis sich seine Tochter befinde, und dass sie derjenige zum Weibe erhalte, der den Drachen besiegen und töten würde. So war die Kunde durch Schiffer auch nach Amalfi gekommen und auf des Rates Befehl öffentlich ausgerufen worden. Schon war die Blüte der marokkanischen Ritterschaft im Kampfe mit dem furchtbaren Drachen dahingesunken. Auch viele Edle aus Spanien und Italien hatten vergeblich ihr Leben geopfert, weil sie dem Feuerstrome aus dem Rachen des Ungetümes nicht widerstehen konnten. Als aber Antonio hörte, was der Ausrufe verkündete, richtete er sich jäh von seinem Lager auf und machte einen Sprung bis an die Decke. »Antonio, Antonio«, rief er sich zu, »dir ist für immer geholfen. Auf nach Marokko, wo dir nach dem Siege über den Drachen der herrliche Lohn verheißen ist.« Schnell raffte er sich das Notwendigste zu einer Reise zusammen, schob die Büchse mit dem Zauberknopf in die Tasche und wanderte noch an demselben Tage nach Neapel, wo er als Matrose auf einem Schiffe nach Marokko Dienste nahm. Als er nach glücklicher Fahrt in dem Lande des Kaisers angekommen war, begab er sich sogleich nach der Hauptstadt, fand aber niemand, der ihm den Weg zu dem Schlosse gewiesen hätte, denn die Straßen waren wie ausgestorben und kein menschliches Wesen zu erblicken. Antonio aber kannte keine Furcht, nahm seinen Zauberknopf in die rechte und schritt geradeaus für Bass, bis er auf einen großen Platz gelangte, auf welchem er im Hintergrunde das Schloss des Kaisers erblickte. Kaum aber war er dort angelangt, so sah er auch schon den Drachen auf sich zustürzen. Der war wohl mehr als 20 Klafter lang, von Farbe grün, mit einem roten Kamme entlang dem Rücken und trug an seinen gewaltigen Pratzen große, krumme Krallen, wie der Vogel Greif. Als er bis auf Klafterlänge herangekommen war, fing er an, aus seinem Rachen, der voll großer, spitzer Zähne starrte, Feuer und Flamme zu speien. Antonio aber hielt ihm den Zauberknopf entgegen und drehte denselben mehrmals von der linken zur rechten. Da war es wunderbar zu sehen, wie der Zauber wirkte. Erst schloss der Drache seinen Feuerschlund und glotzte seinen Gegner mit dummen Augen an. Dann fiel ihm das rechte Auge zu, dieweil das linke noch mit tückischer Bosheit blinzelte. Als aber auch dieses zugefallen war, legte sich der Drache auf die Seite und hob an zu schnarchen und zu blasen, daß das Getöse den ganzen Markt erfüllte. Nun zögerte Antonio nicht länger. Schnell zog er sein gutes Schwert, das er noch von Galerno her im Besitze hatte, und hieb dem Drachen mit einem gewaltigen Hiebe den gräulichen Kopf ab. Wie ein Bach floss das schwarze Blut die Straße hinab. Noch einmal zuckte das Untier mit seinem langen, schlangenartigen Schwanze. Dann war es mit ihm zu Ende. »Victoria«, rief Antonio und schlug mit dem Knaufe seines Schwertes an das Tor des Schlosses, dass es in allen Gängen widerhallte. Da wurde ganz oben im Turme ein Fenster geöffnet, und vorsichtig schob sich der Kopf des Wächters heraus, um zu sehen, wer da klopfe. Als dieser den Drachen mit abgeschlagenem Kopfe und daneben den Helden mit bloßem blutigen Schwerte erblickte, rannte er eilends hinab zum Kaiser und zu der Prinzessin, um ihnen die frohe Mähre zu verkünden. Und nun wurde es im Schlosse lebendig, wie in einem Ameisenhaufen. Die Tore flogen auf, und heraus stürzten die Höflinge, umarmten und küssten Antonio in heller Freude, und jeder wollte der Erste sein, der ihn dem Kaiser zuführte. Der saß im goldenen Saale auf seinem Throne, und neben ihm in ihrer ganzen Holdseligkeit die kaiserliche Prinzessin. Als Antonio eingetreten war, wollte er sich in Demut auf die Knie werfen, der Kaiser aber eilte ihm entgegen, hob ihn auf und führte ihn zu dem Sitze der Prinzessin. »Siehe her, Sulaika«, sprach er, »das ist dein Retter und der Retter unseres ganzen Landes. Ich habe dich demjenigen als Gemahlin zugesagt, der uns von dem gräulichen Drachen befreien würde. So nehme er dich hin, du wirst ihn deiner würdig finden.« Und Sulaika, die zuvor schon mit leuchtenden Wangen den stattlichen Antonio betrachtet hatte, warf sich ihrem Retter in die ausgebreiteten Arme, und sie herzten und küssten sich und war eitel Freude über allen, die im Saale versammelt waren. Nun wurden auf des Kaisers Geheiß die herrlichsten Speisen und Weine aufgetragen und Antonio eingeladen, sich zwischen den Kaiser und die Prinzessin zu setzen. Da saß er mit solch edlem Anstande und wußte so trefflich zu reden, daß der ganze Hof von ihm entzückt war und der eine in ihm einen Grafen, ein anderer einen Herzog, ein dritter gar einen Königssohn vermutete. Als aber Antonio auf des Kaisers Frage bekannte, daß er der Sohn eines einfachen Schusters in Amalfi sei, da wurden alle Gesichter mit Ausnahme dessen der Prinzessin länger, und nach einiger Zeit stand der Kaiser auf und gab zwei Häschern insgeheim den Befehl, sie sollten den Fremden, wenn er sich in sein Gemach begeben wolle, in den Kerker schleppen und dort ohne viel Aufhebens aus der Welt schaffen. Dieser Anschlag war Antonio nicht entgangen. Als nun der Kaiser die Tafel aufgehoben hatte und sich beim Verlassen des Saales zwei Häscher auf Antonio warfen, um ihn wegzuschleppen, tat dieser, als ob er gutwillig mit ihnen gehen wolle. Insgeheim aber nahm er seinen Zauberknopf in die rechte und wartete, bis die zwei mit ihm im Kerker waren. Dort hielt er ihnen plötzlich den Knopf entgegen und drehte nach rechts. Da schliefen die beiden auf der Stelle ein. Antonio drehte den Schlüssel hinter ihnen ab und begab sich zurück in den Saal, wo der Kaiser allein noch weilte und auf die Rückkehr und Botschaft der Häscher wartete. Wie erschrak er aber, als Antonio lächelnd, als ob nichts vorgefallen wäre, wieder eintrat. Er wollte nach einer Glocke greifen, um die Diener herbeizurufen. Antonio aber sprach: »Seid ohne Sorge, verehrter Herr Schwiegervater, und erlaubt, dass ich euch so nenne, denn das Schicksal hat mich zu eurem Schwiegersohne bestimmt, wenn ich auch nur der Sohn eines Abendschusters in Amalfi bin. So setzet euch denn ruhig hin und lasst uns über die ferneren Angelegenheiten des Reiches beraten.« Ob der Keckheit des Fremdlings verblüfft und über seine eigene Tücke beschämt, setzte sich der Kaiser auf seinen Thron, da drehte Antonio seinen Knopf und sah schon nach wenigen Augenblicken den Kaiser in tiefem Schlafe sitzen. Leise trat er zu ihm hin und flüsterte ihm in das Ohr, er müsse, wenn er erwache, den Retter aus schwerer Not in seine Arme schließen, noch zur selbigen Stunde auf den Thron verzichten und auf dem folgenden Tage die feierliche Vermählung seiner Tochter mit dem Drachentöter veranstalten. Und als der Kaiser nach Drehung des Zauberknopfes gegen links erwachte, da geschah alles, wie es Antonio gewünscht hatte. Noch zur nämlichen Stunde ließ der Kaiser seinen Hofstaat zusammenrufen, umarmte vor allem Volk seinen Retter und nannte ihn seinen lieben Schwiegersohn, dem er heute noch die Herrschaft über Marokko abtreten wolle. Am nächsten Tage aber wurde die Vermählung Antonius mit der Prinzessin in aller Pracht und Herrlichkeit gefeiert, und der ehemalige Antonio Spumante saß von da an als Antonio der Erste auf dem Throne von Marokko und führte die Regierung zum Segen seines Landes, bis ihn in hohem Alter der Tod von der Seite seiner Gemahlin hinwegnahm. Ende von Antonio Spumante. Wer ist der Sünder? Aus Chinesische Märchen, übersetzt von Richard Wilhelm, gelesen für LibriVox.org. Es waren einmal 10 Bauern, die gingen miteinander über Feld. Sie wurden von einem schweren Gewitter überrascht und flüchteten sich in einen halb zerfallenen Tempel. Der Donner aber kam immer näher, und es war ein Getöse, das die Luft ringsum erzitterte. Kreisend fuhr ein Blitz fortwährend um den Tempel her. Die Bauern fürchteten sich sehr und dachten, es müsse wohl ein Sünder unter ihnen sein, den der Donner schlagen wolle. Um herauszubringen, wer es sei, machten sie aus, ihre Strohhüte vor die Tür zu hängen. Wessen Hut weggeweht werde, der solle sich dem Schicksal stellen. Kaum waren die Hüte draußen, so ward auch einer weggeweht, und mitleidlos stießen die andern den Unglücklichen vor die Tür. Als er aber den Tempel verlassen hatte, da hörte der Blitz zu kreisen auf und schlug krachend ein. Der eine, den sie verstoßen hatten, war der einzige Gerechte gewesen, um dessen Willen der Blitz das Haus verschonte. So mußten die 9 ihre Hartherzigkeit mit dem Leben bezahlen. Ende von »Wer ist der Sünder?« Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Zauberfass aus »Chinesische Märchen« übersetzt von Richard Wilhelm, gelesen für LibriVox.org. Es war einmal ein Mann, der grub auf seinem Acker ein großes irdenes Fass aus. Er nahm es mit nach Hause und sagte zu seiner Frau, sie solle es rein machen. Wie nun die Frau mit der Bürste in das Fass fuhr, da war auf einmal das ganze Fass voll Bürsten. So viel man auch herausnahm, es kamen immer neue nach. Der Mann verkaufte nun die Bürsten, und die Familie hatte ganz gut zu leben. Einmal fiel aus Versehen ein Geldstück in das Fass. Sofort verschwanden die Bürsten, und das Fass füllte sich mit Geld. Nun wurde die Familie reich, denn sie konnten Geld aus dem Fass holen, so viel sie wollten. Der Mann hatte einen alten Großvater im Haus, der war schwach und zittrig. Da er sonst nichts mehr tun konnte, stellte er ihn an, Geldstücke aus dem Fass zu schaufeln, und wenn der alte Großvater müde war und nicht mehr konnte, ward er böse und schrie ihn zornig an, er sei nur faul und wolle nicht. Eines Tages aber verließen den Alten die Kräfte. Er fiel in das Fass und starb. Schon war das Geld verschwunden, und das ganze Fass füllte sich mit toten Großvätern. Die mußte der Mann nun alle herausziehen und begraben lassen, und dafür brauchte er das ganze Geld, das er bekommen hatte, wieder auf. Ende von Das Zauberfass. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Verdorrten von Ernst Weiß. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Johannes Bergmann. Die Verdorrten. Edgar und Esther kannten einander viele Jahre, bevor sie einander liebten. Sie änderte sich in diesen Jahren nicht viel. Groß, blond, die Haare schwer um den schmalen Kopf, schiefgestellt die blauen Augen, ihr Mund groß oder klein, weich oder hart, kindlich oder verbittert, wie sie eben lebte. An Regentagen war er anders als an starken, sonnigen. Er liebte an ihr den spitzigen, gotischen Bogen ihres Kinnes. Ihr Gesicht konnte er dann zwischen zwei Finger nehmen, leise hin und her bewegen, und es strömte wie Licht, ohne Grenzen. Für Augenblicke wurde sie, war sie, wovon er träumte. Ein Wesen ohne Wissen, ein Etwas, umschwungen von ewiger Sommerzeit, schwimmend in Duft wie in einer eigenen Welt. Ein Stern, allem Bekannten unbekannt, entfernt von Tier, von Pflanze, eine starke Gewalt, beide Hände triefend voll mit Wollust, etwas Tiefes zum Hineinversinken, dem Schlafe gleich und dem Tod, dem Ersehnten, dem Gefürchteten. Das war sie nicht. Sie war ein Mensch aus bürgerlichen Kreisen, ein Herz, noch unberührt, in ihrer Blüte ein junges Mädchen, in ihrer Blöße eine zitternde Braut. Das hatte Esther zu geben. Das gab sie ihm. Er wollte sie besitzen, immer zu ihr zurückkehren können, aber auf die Dauer konnte er mit ihr nicht leben. Er konnte überhaupt nicht dauernd mit Menschen, Wand an Wand, Mund an Mund, Brust an Brust leben. Es beengte ihn bis zur Angst des Erstickens. Er hasste, er verfluchte, stampfte in die Erde Vater, Mutter, die Samtmöbel im Zimmer, die Geliebte, den Hauch ihres Atems, den etwas vergilbten Einsatz ihres Hemdes, ihr Haar, das er am Tag nachher in seinem Kamm fand oder auf dem Grunde seines Waschbeckens, alles reizte ihn zum Erbrechen, als ziehe es sich durch seinen Hals die Kehle herab. Wie als Kind trieb er sich viel herum auf steinigen Bergen, sprach zu sich, sang stundenlang zu dem Takte seiner Schritte, zu dem Stampfen der Lokomotiven, zu dem Surren der Zentrifugen in seinem Laboratorium, während er umherging. Er liebte die Freiheit über alle Worte, aber er liebte auch die Menschen, und zwischen beiden schwankte er. War die Geliebte verreist, dachte er an sie in allerinnigster Sehnsucht, schwoll an mit der schwersten Qual des gierigen Geschlechts. Wieder sah er, und die Wehmut jugendlicher Tage kam nie mehr, die rauschende Halle des Fernbahnhofes, Eisen und gebräuntes Glas, die überstickte Schwüle des Wartesaales. In Wehmut presste sich der kleine Hügel ihrer unbewehrten Brust an seine Schulter beim Abschied des Abends. Feucht und schwer machte der sich verdichtende Nebel ihr sanft fallendes Haar. Rührend rauschte es an seinen Lippen vorbei, demütige Liebkosung. Wenn sie gerade entschwinden wollte, fühlte er sie ganz, die holden Brüste, die schräg gleitende Falte, von der Schulter abwärts, ihren kleinen Fuß, den er wie ein Stück warmes Elfenbein zwischen seinen Händen rollte, und ihr Duft, unvergesslich war ihr Duft zu Anfang ihrer Liebeszeit, scharf und sommerlich zugleich, ein fremdes Gewürz, das sie mit ihrer Unschuld dahingab, das ihn dann nie mehr zu Tränen überwältigte. Aber wenn sie wiederkehrte, etwas blieb auf immer verloren. So erlebte er, dass nicht nur das Sterbliche am Menschen verwesen konnte, sondern auch das Unsterbliche, die glühende Flamme, Duft von Seele zu Seele, die letzte, die einzige Wirklichkeit, wie ein Pfeilerbogen gespannt über zwei Säulen, unerschütterlich dem Blick, aber nicht der Zeit. An manchen Tagen verblasste auch das Stärkste bei ihnen beiden, das Letzte kam nicht, war nicht zu erreichen, mit den Spitzen der Zähnen nicht zu erraffen. Schon vorher hatte er sie nackt gesehen, in der schwankenden Kühle ihrer Gestalt am weißen Porzellanofen. Schon früher hatte er ihre Hände in den seinen gehalten, während sie langsam erkalteten in der beginnenden Glut ihrer Begierde. Wußte er nicht um ihr Zittern? Wie ein Mond wuchs auf der lichte Stern ihrer Augen. Etwas schräg in dem Dunkel des weißwolkigen Gesichts, und überall war Licht. Unendliche Vereinigung zweier Sterngebilde, gleichmelodisch schwebender Tanz, Ehe der Ehen, das ersehnte er. Esther aber war das verführte Kind, der geschlagene Feind, der bestochene Besitzer, ärmer jetzt als der Bettler, in dessen Hut er seinen Heller hatte fallen lassen. Sie waren beide jung. Das war ihr letzter Besitz, und er schien unerschöpflich. Gesundheit lebten sie wie Unsterblichkeit. Der Sommer war schön. Schön war es, auf der Terrasse des Kaffeehauses zu sitzen, nachts, ohne Bewusstsein der Zeit, hinter den verstaubten Oleanderbüschen gedeckt. Nacht schwebte um sie. Sie saßen noch, als das Licht verlöscht war, und im Dunkel, im Schweigen, glaubte der Mann zu sehen, wie die starren Spitzen ihrer eisenschweren Brüste durch den weißen Batist ihres Kleides stachen, das, wie bei einem Kinde hochgeschlossen, sich kräuselte um ihren wild pochenden Hals. Das Herrlichste war jetzt nicht mehr, das allein mit ihr im dunklen Zimmer, im Widerschein des dunkelpurpurnen Seidenteppichs, sondern im Freien mit ihr zu leben. Nie hatte er Tage, Nächte empfunden wie jetzt, der Mai, der Juni, immer wolkenlos, wolkenlos. Weit ging er mit ihr, ohne zu reden, bis in die Nacht. In der Nacht schimmerte ihr weißes Kleid, ihr bloßer Nacken, wie zart stieg alles an ihr empor. Sie gingen schnell, sie liefen, die goldene Kette um ihren Hals klirrte, aus ihrer noch von der Nachmittagshitze erregten Brust schwamm Duft, bitter und süß. Duftend ihr feuchter Mund nach nie Wiederkehr, ganz war sie umwölkt von dem quellenden Safte vieler gepflückter Pflanzen. Nie fühlte er Müdigkeit. Alle Glut entzitterte ihm zu unbeschreiblichem Entzücken. Er liebte sie wie ein hochgeschwungener Ton von der tiefsten Tiefe aufrührend ihr sommerfeuchtes Fleisch, und beide waren wie ein unhörbar hohes, undurchdringendes Schwingen am Ende ihrer Liebe, am Ende der erreichbaren Welt. Sein Schweigen nachher eins mit dem Schweigen des Waldes, ihr Zittern so mädchenhaft eins mit dem Zittern der windgestreiften Birke. Immer neu, immer jungfräulich erwachte unter Bäumen der nächste Tag den Liebenden. Als sie nach der Reise wiederkehrte, war es nicht mehr die gleiche Luft, die gleiche Zeit. Sie fühlte tiefer, tiefer gruben sich ihre Frauenschritte in den Boden. Ihn hatten diese Monate des Fernseins jünger gemacht, um Jahre. Er hatte Esther ersehnt, anders, als sie ihn verlassen hatte, leidenschaftlicher, dunkler, mit krallenden Wünschen, entflammenden Gebärden, wild alles emporreißend zu dem Unsagbaren, nicht einen nackten Körper bloß, eine nackte Seele. Sie aber war verwandelt in das Mädchen von einst, geschlossen zurück zur Knospe, stark im Schweigen. Jungfrau war sie nicht mehr, sondern einer Mutterseele, eine mütterliche Zärtlichkeit, Sie war nicht mehr Esther, er war Edgar nicht mehr, sie lebten hintereinander, stets auf der Flucht, einer vor dem anderen, stets beisammen in unselig verzaubertem Kreis. So viel sie zusammen waren, so viel sie einander sagten, sie wurden einander fremd. Und seine Treue zu Esther schien ihm Untreue zu sein gegen sich selbst. Für kurze Zeit nur, dachte er, musste er zu der alten Geliebten zurückkehren. Dann erst begann eine neue Zeit. Um so viel herrlicher als das jetzt, als Esther in ihren schönsten Sommertagen herrlicher gewesen war als die alleinige Zeit vorher. Aber war es noch Esther? Nur eine Woche oder zwei hatte er sie gemieden. Nun erkannte er sie kaum mehr wieder. Ganz grau wurde die alte Geliebte neben ihm. Jetzt war sie nichts als die Vernunft, der tägliche Tag, die kleine Entzauberung, die Wirklichkeit. Ihre Haare waren noch lastend und blond, aber Esther selbst, in ihrem innersten Wesen, schien ihm furchtbar ergraut. Lange schon fühlten sie beide, dass sie einander nicht mehr mit Liebe von einst liebten, aber sie wussten zu viel voneinander. Sie waren einander gewohnt. Seine chemische Fabrik, die er in einem Vorort hatte, ging schlecht. Es kam eine gute Gelegenheit, sie teuer zu verkaufen und in dem in eine Aktiengesellschaft umgewandelten Unternehmen noch eine fast leitende Stellung zu erhalten. Aber war das ein glücklicher Zufall, so bewährte sich das Glück auf der Börse, wo er zu spielen begann, nicht so sehr. Er verlor die Hälfte seines Vermögens an drei aufeinanderfolgenden schrecklichen Tagen. Das letzte ließ sich nur abwenden, weil er mit dem seine Geschäfte führenden Bankier seit Kindeszeiten befreundet war und der Bankier keine weitere Deckung verlangte, so daß das Engagement vielleicht bei einer Besserung der Konjunktur doch noch ohne großen Schaden abgewickelt werden konnte. Auf alle Fälle hatte er die fast leitende Stellung in der Fabrik. Es war zwar sicheres, aber doch fremdes Brot und manchmal bitter für ihn. Es waren kleine Verhältnisse, in denen er lebte. Die alte Geliebte war ihm auch jetzt treu. Sie hatte nie an besondere Glücksfälle geglaubt. Sie war die Wirklichkeit, die Vernunft. Immer blieb die Sorge bei ihr. Die Angst bewachte jede Umarmung. Das Keuscheste wurde schamlos, wenn sie, die Geliebte des Verarmten, daran dachte, dass sie ein Kind bekommen könnte. Sie suchte und fand einen Gelderwerb. Leicht war es ihr nicht, die an fremden Türen zu klopfen nicht gewohnt war, aber es war leichter, als Edgar zur Last zu fallen. Das Böse der bösen Tage draußen trieb ihn und sie zu ihr und ihm. Verzweiflung kam nach Jahren, kam nach lange, geduldig getragenen Enttäuschungen. Er verzweifelte an ihr, sie am Leben. Aber nach erbitterten Faustkämpfen mit Worten, denn zur Gewalt liebte er sie nicht genug, nach Hieben mit alten Beschuldigungen, längst verjährten Sünden, gab es Umarmungen, es rauschten wortlose, unbeschreibliche Nächte. Auch er erwachte aus ihrer Schwäche nicht mehr strahlend wie einst und herrlich verjüngt. Beide entstiegen sie der Dunkelheit gealtert, verwüstet, entgöttert. Aus einer dieser Nächte wurde das Kind. Sie dachten lange nicht daran, dass es möglich sein könne, aber dann kam eine Zeit, da sie einstimmig lachten, wenn sie davon sprachen, aber allein gelassen Gelübde ablegten für den Fall, dass das Unglück nicht einträfe. Es war mehr als Unglück, es erschien ihm als völlige Vernichtung seines Lebens, Erstickung jeder besseren Zukunft. Esther aber hatte sich endlich daran gewöhnt, die Schwefelsäure in ihrem Zusammenleben mit ihm zu ertragen. Sie war reifer geworden, denn sie fürchtete nichts mehr. Anderen Männern, wie dem Bankier, trat sie mit Sicherheit entgegen. Es war ihr trauriger Triumph, dass niemand von ihrer Verbindung mit Edgar wusste. Sie spielte mit den anderen, und so tränenselig sie bei Edgar war, so konnte sie doch in großer Gesellschaft verführerisch lächelnd am Klavier stehen, leicht über die Tafel des Instruments gebeugt, sehr schlank in der zarten Linie ihrer an den Flügel geschmiegten Hüften. Oft sprach man von Liebe und Ehe, und sie erzählte mit mädchenhafter Schwärmerei von einem edlen Jugendgeliebten, der nun in Afrika oder sonst an einem Ende der Welt als Elefantenjäger lebte. Edgar konnte nicht jeden Tag mit der ungeliebten Geliebten zusammen sein, aber auch Einsamkeit ertrug er nicht, sie machte ihn irr, wahnsinnig, jagte ihn in ewige Flucht durch die ewige Verfolgung des eigenen Ich. In Furcht vor dem Wahnsinn fieberte er wie in der Zeit vor Esther. Er konnte nicht ohne Bücher, Zeitungen leben. Musste er einmal eine Stunde allein sein, dann las er, rechnete, schrieb, blieb lange über die Arbeitszeit in dem ganz verlassenen Laboratorium, zündete die Gashähne der Bunsenbrenner an, stellte sie wieder klein. Nutzloses Werk, Werk des Nutzlosen. Endlich warf er sich auf ein Sofa, zog den Rock über das Gesicht, tat sich Gewalt an, langsam zu atmen, irgendwie sich zu schützen vor der großen Angst, dem idiotischen Verhängnis, das an unrechter Stelle Feuer gefangen hatte. Gebrochen, zermalmt kam er abends zu Esther, die in seiner Wohnung auf ihn gewartet hatte. Auch da war es unerträglich. Sie hatte, rührend und unerträglich sanft wie immer, mit dem Abendbrot auf ihn gewartet. Nun trieb er sie hungrig zu einem Spaziergang, rannte sich müde, schleppte sie durch unbekannte Gassen, durch Fabrikhöfe, über Schutt und Schlackenhaufen, endlose Straßenbahngleise entlang. Er sprach nun, redete hemmungslos ins Unmögliche, übertäubte alles. Endlich war er müde genug, um sie zu küssen. Endlich doch, und nachher, in einem befreiten Aufatmen, gestanden sie einander ihre Sorgen ein, und als sie lang genug einander eingeredet hatten, dass es unmöglich sei, begannen sie Pläne zu schmieden. Jetzt, da er neben ihr lag und ihr mattes Haar schimmern sah im Licht der Laterne draußen, da seine Finger sich um ihre nackten, wie Pfirsiche zu tastenden Knie spannten, jetzt lebte sie in ihm, unverlierbar. Er musste fort. Die Stadt beengte ihn. Jetzt hatte er eine brutale Arbeitslust. Er musste eine neue Freiheit haben. Er sprach nicht für sich, sondern doch für beide. Es war das Beste, das Einzige für sie. Es handelte sich nur um Monate, um wenige Jahre, um wenige tragende Ideen. Die Ideen waren einfach. Das Geld lag auf der Straße. Der Bankier glaubte auch daran. Aber hier konnte er sie nicht zu Ende bringen, da er sich zu sehr um seinen Liebling, um Esther, sorgen müsse. Vor allem musste doch für sie gesorgt werden. Er wollte viel Geld verdienen. »Brüsseler Spitzen, handbreit um das da«, flüsterte er, während er mit falscher Schmeichelei ihr nacktes Knie umfasste. Nach einem langen Schweigen sagte er leise, »Wenn sie beide alt geworden wären und müde, dann könnten sie einander heiraten.« Für alles war ein Ausweg, ein guter Trost. Nur diese unheimliche Möglichkeit musste fort, dieses Gespenst einer Familie, einer Kinderschar bei einem Einkommen von 2800 für alle. Dieses Gespenst erst musste fort. Alles stand ja gut. Morgen konnte man in Sicherheit sein, auch sie, die viel umsorgte Esther, morgen oder spätestens in einer Woche. Aber es kam nicht zum Aufatmen. Von neuem gab es Kämpfe, hartnäckigen Widerstand gegen das ungeborene Kind. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, die klare Vernunft, der höhere Sinn des Lebens wurden dagegen zu Hilfe gerufen. Sah die Geliebte gut aus, dann sprach ja ihr rosiger Teint dagegen. Hatte sie ein verfallenes Gesicht, dann war sie eben krank, und diese Krankheit täuschte das Kind vor, das nicht da war, weil es nicht da sein durfte. Aber es war doch da. Er schickte sie zum Arzt. Nur zur Beruhigung, um seine Sorgen loszuwerden. Sie kam sehr bald zurück, setzte sich still und ruhig zu ihm, so ruhig, dass er aufatmete. »Waren Sie befreit?« »Nein. Es war da. Es gab keinen Zweifel mehr.« »Und warum weinte sie nicht?« »Sie weinte. Er hatte ihre Tränen nicht bemerkt. Seitdem sich ihre Liebe so sonderbar geändert hatte, hatte Edgar verlernt, sie zu trösten. »Nur er konnte es«, sagte sie. »Einmal war sie von einem Wagen beinahe überfahren worden. Der Kutscher hatte sie in den Kot gestoßen und nachher noch gemein beschimpft. In zerrissenen, mit Straßenkot getränkten Kleidern war Esther zu ihm gekommen. Ihr krampfhaftes Weinen war jammervoll. Er hatte sie wie ein Kind getröstet. In 10 Minuten hatte sie gelacht und in seinen Armen vor Lust sich gekrümmt, während die Kleider am Herd trockneten. Auch jetzt tröstete er sie, aber sie wollte nicht Lust. Sie war still. Seit langem hatte sie es gefühlt, dass es kommen musste, gewusst seit der ersten Nacht vor so langer Zeit. Aber sie hatte sich nie mit Schmerzen an dieses Es in Gedanken geklammert, vielleicht es immer gewollt, es allein. Aber sein Unglück war nicht zu ermessen? War es so schwer? Sie liebte ihn jetzt mit einer so sublimen, außerirdischen Liebe, ganz ohne Grund, denn wenn Gründe gegolten hätten, wie hätten sich die Verstummten jetzt in die Augen sehen können? Draußen regnete es im Gewitter. Es war ein später Apriltag und ungewöhnlich warm. Als sie auf die Straße kamen, hörte der Regen auf. Sie gingen in den Park. Langsam hoben sich die Blätter in der abendlichen Sonne, befreit von der Feuchtigkeit. Goldfarbene Regenwürmer schlängelten sich über ockerfarbigen Sand. Die zart gestrichelten Glieder schienen sich neu aus dem Innern der Würmer zu gebären. Die Vögel sangen. Am Abhang sah man einen Knaben einen weißen Reifen vor sich hertreiben. Liebespaare schwankten seitwärts in tiefen Schatten. Von überall kamen die Regenwürmer hervor. Schwer war es, sie nicht zu zertreten. Während der Mann sein ganzes Wollen hineinzwang, zu schonen die goldenen Windungen der schädellosen Tiere, fühlte er mit Entsetzen, dass etwas ebenso Wortloses, ebenso Lebendiges im Schoße Esthers lebe und nicht zertreten sein dürfe. Er wollte es also zertreten? Er wollte es. Er wusste in seiner Seele, dass er dieses ungeborene Kind hasste. Er konnte nicht ertragen, dieses gegen seinen Willen lebende Leben zu wissen. Er sprach nichts. Sie sah ihn von der Seite an, nicht anders als sonst. Sie lehnte an seinem Arm mit der gleichen, unerträglich sanften Wärme wie sonst. Er führte sie zur Vorortbahn. Noch war es Zeit, hinauszukommen, bevor es dunkel wurde. In schwebendem Entzücken hatte er sonst die rußbeschwerte Luft der Lokomotive eingeatmet. Wie wundervoll waren die schwarzen Berge, an den Konturen leicht gezähnt, wie herrlich weiße Blütenbäume zur Nacht, Wirtshäuser mit Blechmusik am Sonntagnachmittag, Wege wie Wurzeln sich krümmend in die Täler gezielt, Waldgründe in Sommerfeuchtigkeit gewölkt, lichte Blumen, gestützt auf leichte Moose. In allem hatte er sich wiedergefunden. Das anderes lebte, machte auch ihn aufs tiefste leben. Alles war jung, blühend, glücklich um ihn, den Glücklichen, bis auf den heutigen Tag. Nun war schon das Abteil wie ein Krankenzimmer. Alles war erfüllt von Berechnung, von Enge, von ewigem Absorgen. Endlich waren sie im Freien, aber noch nicht frei genug. Er fragte sie, ob sie in ihrem Zustand gehen könne, ob ihr die Feuchtigkeit nicht schade, mussten sie langsam gehen oder noch nicht? Die Nacht war tief, verborgen die Lichter des Ortes hinter schwankenden Zweigen. Ein Vogel schrie, pickte auf dem schon trocken gewordenen Waldboden hin und her. Bäume traten über einem kleinen Weg zusammen, die Kronen verschlangen sich, der Himmel verschwand, der Pfad war ein Tunnel. Weit vorne, jenseits der Lichtung, führte die Landstraße, ein Wagen knarrte, wie Honig schimmerte das Licht der Laterne. Sie hatten von der Schweiz gesprochen. Wenn er angesichts der sicheren Sorgen auf alle großen Pläne verzichtete, gab es ja eine Möglichkeit. Er machte sich klein, er war im Augenblick der Mitleidwürdige, er wollte verzichten für sich, wenn es dann für Esther und das Kind reichte. Er stellte eine Bilanz auf, rechnete Ziffern zusammen auf seiner bloßen Hand. Gut, ein ganzes Leben voll von Geldsorgen, eine elende Existenz auch für das Kind, aber es musste ja sein. Kinder proletarischer Eltern, für die nicht vorgesorgt war, nicht einmal Wäsche war vorbereitet für Esthers Kind, hatten keine starken Lebensaussichten, aber ein Zufall konnte es doch am Leben erhalten. Sie ließ ihn reden, atmete schnell, sagte nichts. Seit diesen 3 Stunden sah ihr jeder die Schwangerschaft an. Zusammengeklumpt, ihr sonst so zartes Gesicht, schwer ihr Gang, nichts mehr von dem Mädchen Esther, dem Knaben schlanken. Frühere Tage, einst verlebte Herbststunden, so kühl, Wintertage, klar belebt, schwarz der Himmel in seiner tiefsten Bläue. Erwachendes Frühjahr, die Zweige geschwellt, warme Luft und warme Blätter, Esther voraus am Wege, rechts und links zugleich, von überall her ihr zwitscherndes Lachen, von überall her die Überraschung ihrer herrlichen Jugend, immer auf der Flucht, bis es plötzlich neben ihm aufrauschte, lautlos aufschwellend neben ihn sich drängte, scheu, wollüstig, Esther. Heute, am 27. April, im 4. Jahre ihrer Gemeinschaft, war Esther die Unentrinnbare. Gegen seinen Willen zerrte ihn das unsinnigste Verhängnis zu der alten Geliebten. Er mochte sich wie immer seine Zukunft vorstellen. Irgendwo kroch doch dieses Kind umher. Er sah es immer im Alter von 3 Jahren, ein halbes Tier, ohne Sprache, zudringlich, drohend. Es zwang ihn, es zu hassen, wie es sich erzwungen hatte, auf der Welt zu sein. Aber die anderen, Esther und dieses Kind, wie fühlte er, dass diese anderen einander lieben würden, ohne ihn? Er entschloss sich. Er zerstörte dieses Kind in seinen Gedanken, dann erst konnte es in Esthers Gedanken zerstört werden. Und am Ende in Wirklichkeit. Edgar ging schnell. Er lief. Esther begriff ihn noch nicht. Sie eilte ihm nach. Er rannte dahin, sprang über Wurzeln, die hoch bogenförmig sich spannten, über kaum sichtbare Saumpfade. Winterlich schwere Gebüsche trat er herab. Sie folgte ihm, schweigend. Ihr Atem jagte. Ihr Herz schlug. Noch waren die Bäume feucht vom Regen, die Erde schwer am Fuße der hohen Bäume, wo kein Gras wuchs. Er lief weiter, beflügelte sie. Verzweifelte Leidenschaft ließ sie jetzt dahinstürmen, Hand in Hand. Er hielt die Zweige von ihren Augen ab, aber Esther riss er hoch, vor dem Abhang, der Dämmerung, der Tiefe. Jetzt hatte sie wieder das alte Gesicht, wollüstig und scheu, Esther. Aber war sie mit neuer Jungfräulichkeit geschwellt, es lebte noch, es würgte ihn wie ein Haar in seiner Kehle tief. Aber Edgar und Esther, gemeinsam rasend in hingewölbtem Schwung, weiter Wiesen, erstes Grün, unter den Füßen sinkender Hang, rollend in Geröll, fliehender Mond unter spiraligen Wolken, blasender Wind über der nächtlichen Waldblöße, der kalt versteinerten Ebene, von einem einzigen Trieb getrieben, schleuderten sie hin auf den Boden. Brust an Brust, Fleisch an Fleisch, in einer verzweifelten Umarmung umarmten sie ihre ganze Liebe noch einmal. Tränen wurden. Überwältigung. Nun war Esther das Wesen ohne Wissen, die allem Bekannte, Unbekannte, ein nackter Schoß, eine Seele nackt, nicht der mütterlich schützende Leib, sondern nur des Geliebten Geliebte, Braut. Sie schämte sich, ihn anzusehen nachher. Von dem Kinde sprach sie nicht mehr. Sie zitterte in Schmerzen, war elend. Ohne Mitleid grub der Geliebte seinen Blick in ihr gemartertes Gesicht. In Esthers Gedanken war es zerstört. Sie kam an dem nächsten Tage in ein Privathaus. Sie gab einen fremden Namen an. Er durfte ihr nicht schreiben, aber sie durfte es. Sie sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen, das war Hohn und Zärtlichkeit zugleich. Er ließ sie dort. Lange ging er unter den Fenstern hin und her. Hunde bellten, Kinder schrien, eine Maschine vielleicht in einer Druckerei bewegte sich stöhnend. Ein sehr schönes, sehr junges Mädchen ging vorbei, so leichte, zarte Hüften, so feine Knöchel in glimmernden Seidenstrümpfen. Zum ersten Mal ergriff Edgar Schmerz um die Geliebte. Er wusste, über diesen Tag konnten sie weiterleben, aber nicht mehr so wie jetzt. Eine Esther war auf ewig verloren, wenn auch eine Esther wiederkam. Am nächsten Tage hatte er nur Angst. Angst vor dem notwendigen Eingriff. Angst, dass Esther im letzten Augenblick Angst vor dem Eingriff bekäme und es zu retten versuchte. Fremde Augen, fremde, robuste Hände, brutale Worte, ihre, der armen Esther, kranke Nacktheit, fühlte er als seine eigene Schande. Am dritten Tage dachte er nur an ihren Tod. Tausendmal war solches geschehen. Die blühendsten Menschen hatte es so hinweggerafft. Warum sollte es nicht sie hinwegraffen, die er liebte? Er liebte sie? Alles, fühlte er tief erschüttert, tat sie seinetwegen. Unauslöschlich war seine Schuld. Ohne Grenzen ihre Liebe. Was lag jetzt an der Freiheit, an dem ersehnten Alleinsein, an eines neuen Lebens Beginn? Er konnte sich nicht betäuben. Wein wirkte nicht gegen Wirklichkeit. Die Welt war zu klein für Flucht. Sie sprechen? Ihr schreiben? Esther lag vielleicht schon in dieser Minute auf dem schmutzigen Seziertisch eines Vorstadtspitals. Sie krümmte sich nicht unter der knochigen Hand eines betrunkenen Sezierdieners, der ihren zerstörten Leib mit groben Bindfäden zusammennähte. Aber nicht erst der Tod. Schon er, Edgar, hatte diesen Körper aufgerissen, ihn mit einem Atom Lust gefüllt und mit einem Berg von Schmerz und Tod. In ihren Fenstern war es dunkel. Gebrochen von Ekel und Wut kam er nach Hause. Schlaflos saß er die ganze Nacht, eingehüllt in graue Dumpfheit, mit der Hand ohne Aufhören ein Stück Kerze knetend, bis es, klebrig und grau geworden, an seinen Fingern hing. Am Morgen ging er zu ihr. Esther, in verdunkeltem Zimmer, riss ohne Worte seine Hand in eine eiserne Klammer zwischen ihre Schulter und den seitwärts gesenkten Kopf. »Vorbei? Nein, lass es mir, lass es! Habe ich dich je zu etwas gezwungen? Willst du es? Ein Tier, eine wilde Bestie lässt man austragen. Wer lässt die Mutter leben, das Muttertier, und vertilgt das Kind? Habe ich dich hergebracht? Wer kann dich zwingen? Nein, nicht so. Du willst mich nicht. Das verstehe ich so gut. Du, was war ich als Geliebte? Als Mutter werde ich leben. Leben? Wovon? Du und dein Kind. Und ich, der Letzte. Aber doch auch ein Mensch. Ich werde arbeiten. Du hast doch bis jetzt gearbeitet, und doch muss ich es bezahlen, wenn du hier zu Bett liegst. Ist das gemein? Es ist so. Im Bett? Ich erwarte ihn. Wen? Der es schlachten soll. Schlachten? Worte! Kleide dich an, komm fort, wie du willst. »Nicht so, nicht so! Ist es nicht von dir? Ich habe dich doch geliebt. Kannst du es nicht fassen? Ich bin nicht mehr, was du bis jetzt bei dir gehabt hast. In mir ist jetzt etwas anderes. Ja, da, da!« Sie nahm seine Hand und führte sie an ihre eisenschwere Brust, die von Feuchtigkeit triefte, wie ein Baum im Mittagsgewitter August. Das fließt aus mir seit der Hetzjagd im Wald, seit diesem Abend. Meine Brust ist Mutter, ich soll es nicht sein? Wer besteht darauf? Ich bin der Letzte, der Letzte, der Letzte! Sie drückte auf einen Klingelknopf, ein stämmiges, dickes, kleines Weib, wie ein Insekt lackartig glänzend in spiegelnder Wachstischschürze bis zu den Fersen, erschien. »Gnädige Frau, kann der Arzt kommen?« »Kann er augenblicklich kommen?« »Wir werden telefonieren.« Sie verschwand, entglitzerte. »Ich gehe«, sagte Edgar. »Nein, soll es vertilgt werden, dann unter deinen Augen.« »Esther.« »Nun?« »Wie soll ich dir danken?« Knirschend hervorgerollt. »Edgar.« Das Weib. »Der Herr wird sofort kommen, zur Untersuchung.« Edgar. »Untersuchung?« »Oh, keine Angst. Dein Wille geschieht. Es ist ernst. Liebling.« Zu dem Weib. »Kann ich meine Kleider anbehalten? Muss ich nackt sein?« »Aber, Gnädigste, wie Sie wollen. Es ist höchstens, dass etwas schmutzig wird.« dann kleide ich mich an. Aber gnädigste, der Herr, mein Bruder. Der Arzt. Wir wollen also gleich uns umsehen. Aber hier der Herr? Der Bruder der Dame. So, also der Bruder der Dame. Sie können, verehrte Gnädige, das Tuch ohne Besorgnis vom Gesicht nehmen. Ich bin Arzt. Sollten wir uns in Gesellschaft treffen, sind Sie mir fremd. Ich Ihnen selbstverständlich. Unser Eid übrigens, welche Bagatelle, eine Untersuchung, sonst nichts, schmerzlos. Esther, ein Tuch um den Kopf, ihr Gesicht zu verbergen, wankte an Edgars Hand aus dem dunklen Zimmer. Von ihrer Brust rann Mütterlichkeit, Nässe fast schwarz auf leicht vergilbten Spitzen. Halb blind erturnte sie den hohen Operationstisch. Sie sagte nichts, seufzte nicht. Ihre Hose, handbreite Stickerei um die Knie, so mädchenhaft, ihrer Schenkel edel geschwungenes Fleisch, alles goldgelb, elektrisch umgleist vom blendenden Scheinwerfer. Sie stieß Edgars Hand von sich, er schlich in den Winkel. Metall klirrte, Wasser rauschte. »Also, es ist vorbei, meine Dame. Die Untersuchung hat nichts Bedrohliches ergeben. Sollten aber doch, was nicht vorauszusehen und nicht beabsichtigt, gewisse Blutungen einsetzen, so bitte mich zu verständigen, auch zur Nacht. Sie, Sie!« Er stieß Edgar an. »Helfen Sie, machen Sie mit, tragen Sie mit mir Ihre Schwester in Ihr Zimmer zurück.« »Lassen Sie ihn!« Unter einem Schwall von Tränen schleuderte sie das Tuch, das ihr Gesicht verbarg, zur Erde. Gebückt wie ein Tier, schwer schleifte sie durch das helle Zimmer in ihren Raum, wo im Dunkel Hitze brütete. Am nächsten Tage rief Edgar seine Geliebte an. Es meldete sich die Wirtin, sagte, alles gehe gut. Nach zwei Tagen hieß es, die Dame sei bereits auf dem Wege der Besserung. Immer wurde Esther an den Apparat gerufen. Sie kam nie. Er schrieb ihr. Seine Vermögensverhältnisse hatten sich gebessert. Er konnte Esther eine unvergleichlich schönere Existenz verschaffen. Sie sollte in den Beruf nicht mehr zurück. Er war erschüttert, besänftigt durch ihre Tat. Dass es nicht mehr lebte, gab ihm ein neues Dasein, eine neue Gewalt, da sein Wille sich durchgesetzt hatte, Esthers Liebe zu ihm die Natur überwunden hatte. Aber sehr lange erfuhr er nichts von ihr, als dass sie lebte. Dann schrieb sie auf einer bunten Karte mit unleserlichem Poststempel, »Bitte, mir jetzt nicht zu schreiben.« Drei Tage nachher las er in der Zeitung, dass sie sich mit dem Bankier Anschütz, seinem Freund, verlobt hatte. Sechs Wochen nachher fand die Trauung statt, ohne Fest, nur in Gegenwart der Zeugen. Edgar verreiste. Seine Aktien waren inzwischen von 700 auf 825 gestiegen. Kaum war er zurück, wurde er telefonisch angerufen. Der Bankier meldete sich. Edgar sprach seine Glückwünsche aus, aber nicht darum handelte es sich. Die Papiere wankten. Sehr sicher war nichts. Sollte man verkaufen? Der Bankier antwortete nicht. Die Verbindung wurde wie durch Zufall unterbrochen. Edgar, der seine Ruhe und sein Kapital für eine Erfindung, einen neuen Farbstoff brauchte, rief nochmals an. Anschütz antwortete etwas ungeduldig, er könne seinen Rat nicht mehr wie bisher unter Freunden geben, die Verantwortung sei zu groß. Schließlich riet er Edgar, entweder augenblicklich, wenn auch mit Verlust, loszuschlagen, oder zu warten. Er selbst scheide aus. Edgar fühlte erst beim letzten Wort am Telefon, dass er einen Freund verloren hatte. Nun lebte er, ganz wieder wie in der Zeit vor Esther, in seine Arbeit hineingezwungen, in seinem Laboratorium. Er hatte mit der Unterstützung eines jüngeren Kollegen eine Erfindung gemacht, ein nie dagewesenes Rot, eine wundervolle Farbe, säureecht, unzerstörbar. Nach Wochen meldete sich der Bankier wieder, er rief nachts an. Am Telefon hörte man Summen, Musik, wie auf einen Gummifaden gespannt. Es sei Gesellschaft bei ihm, sagte er. Dennoch rief er ja an. Die Papiere zeigten Tendenz nach abwärts. Sollte man abstoßen? Er entschuldigte sich mit keinem Worte, dass er den früheren Freund nicht zu sich einlade, ihm nur so im Vorübergehen am Telefon seine Entschlüsse abzwinge. Verantwortung übernehme er nicht, riete aber doch dazu, zuzuwarten. Die Deckung, für die er seit 10 Jahren aus eigenem gebürgt, müsse freilich erhöht werden. Wie? Vielleicht einen Vorschuss auf den Gehalt Edgars als Chemiker, denn auch die Fabrik, in der Edgar arbeitete, gehörte der Bank Anschütz. 3 Tage nachher war alles verloren. Die Aktien standen so tief, dass Edgar dem Bankier einen Betrag schuldete, der nie abzuzahlen war. Aber Esther, zum ersten Mal Esthers Stimme am Telefon, sagte, er solle sich keine Sorgen machen. Edgars Stellung in der Fabrik, fast leidend, blieb. Edgars Stellung in der Fabrik, fast leidend, war unhaltbar, denn sein Mitarbeiter, der um 8 Jahre jüngere Mitarbeiter, wurde Chefchemiker, stand über Edgar. Die Erfindung bei dem verpfändeten Gehalt, die einzige Rettung, war beiden Chemikern bekannt. Trat Edgar aus, blieb dem Jüngeren alles. Mit ihm zusammenzuarbeiten war trotz der Demütigung, die der alternde Edgar auf sich nehmen wollte, unmöglich. Der Direktor der Fabrik war machtlos. Anschütz war der Herr, Anschütz hatte es so verfügt. Aber die Erfindung, das neue Rot, wurde von Anschütz dem Assistenten zuerkannt. Edgar hätte doch nichts dabei getan, als die schmutzigen Probiergläser auszuwaschen und sich unaufhörlich die farbigen Hände mit Bimsstein zu reinigen. Das war Lüge? Dann sollte doch Edgar persönlich zu Anschütz und freundschaftlich alles aufklären. Edgar ging. Anschütz war stets unerreichbar. Man ließ ihn warten, niedersitzen in einem ungeheizten Zimmer. Nebenan war Anschütz zu hören, wie er lachte, mit Esther sich lange unterhielt. Seine Schritte schienen oft nahe der Tür, seine Hände drückten schon an der Klinke. Edgar erhob sich, aber niemand kam. Es wurde still. Edgar nahm sich zusammen, er trat ein, fand Esther allein. Sie war sehr elegant, mit Schmuck behängt, sehr verjüngt, ein junges Mädchen, ein glücklicher Mensch. »Was willst du? Deine Stelle ist vergeben, nicht einem besseren, einem anderen einfach. Warum hast du so lange gewartet? Die Stadt ist zu klein für Edgar und Esther. Die Welt ist groß. Man wird dich entschädigen. Du erhältst Nachricht. Kommen? Nein, man schreibt dir.« Nach kurzer Zeit kam ein Angebot. Edgar reiste in den Ort. Der frühere Chemiker war an Lungenbluten erkrankt. Er lag in elendem Zustande in einem verlotterten Hotelzimmer. Die Tätigkeit, unaufhörlich in feuchten Salzsäure dämpfen, verätzte jede Lunge. Auch sein Vorgänger sei erkrankt, erzählte er, und warnte. Edgar kehrte zu Esther zurück. »So, das ist schade.« Immer lächelnd. »Wozu es leugnen? Ich will dich nicht hier.« »Man wird mich nicht sehen.« »Aber Edgar, wozu die Demütigung vor ihm, meinem Mann? Du?« »Denke doch, du zwingst mich zum Selbstmord. Erinnere dich.« »Erinnern? Liebe ich dich nicht? Aber wir sprechen von Geschäften. Warum hast du deine Papiere nicht behalten? Du wärst Millionär. Wozu es leugnen? Es machte mir Spaß. Und für ihn, meinen Mann, war es ein gutes Geschäft. Mein Rat ist, geh ruhig in die Fabrik, die neue Farbe gelingt dir, dann bist du dein eigener Herr. Das war doch stets dein Wunsch. Aber beeile dich, auch die Stelle dort könnte besetzt sein.« Edgar reiste hin, arbeitete den ganzen Winter dort, schlief in dem Bett des erkrankten Vorgängers in dem verlotterten Hotel. Die Zeit war fürchterlich, er hatte alle Mühe für die Fabrik, dazu reichte kaum der Tag. Die Nacht brauchte er für sein Rot. In einer Märznacht schlief er einen bleiernen Schlaf, auf die Glasplatte des Tisches gesunken. Er träumte, er schwämme durch das Meer, im Munde alle salzige Bitternis des Meerwassers, und Esther, über den Bord eines Schiffes gelehnt, schütte neue Bitternis in seinen Schlund. Er erwachte. Es war Blut. Er reiste zurück zu dem einzigen Menschen, den er kannte, Esther. Blut? Einfache Lungenblutungen. Tuberkulose ist es nicht. Du bist gut unterrichtet. Ich denke viel an dich, weil ich dich liebe. Du bist grau geworden. Musst du das? Sie fuhr mit ihrer Hand in den Schlitz seines Hemdes, befühlte wie ein liebender Edgars Brust, sein hart pochendes Herz, seine Haut, die schwamm in bitterer Feuchtigkeit. Ich will dir etwas sagen, aber nicht hier. Ich will dir etwas vorschlagen, nur ein Geschäft, aber nicht hier. Willst du? Komm zu mir. Kommen? Wohin? Hast du vergessen, wo ich wohnte? Esther, hast du vergessen? Habe ich vergessen? Sagte sie, und ein fürchterliches Lächeln ging um ihren Mund. Am nächsten Abend, Esther zu Edgar. Was ich von dir will? Ein nacktes Geschäft. Ich bin 2 Jahre verheiratet, mein Mann ist jung, ist stark, jünger, stärker als du, aber ich bin nicht mehr fruchtbar. Meine Brust hat zu fließen nicht mehr aufgehört, in mir ist es Mutter. Wie kann ich weiterleben? Steh jetzt nicht auf, rühre dich nicht, du wirst deine Kräfte noch brauchen. Heute Nacht. Das ist mein Geschäft. Du bist in Geldsorgen, so kann dir nur durch Geld geholfen werden. Dieses Geld erhältst du, wenn du mir meinen Willen tust und dann verschwindest. Das wird auch deine Absicht sein, denn zu sagen haben wir uns sonst heute nichts. Nimm mich, aber nimm mich nicht als die Esther, die du gehabt hast. Jetzt will ich nur eins, fruchtbar sein. Ich bin ohne Kleider vor dir gelegen, nackt bin ich jetzt vor ihm. Nachts wälze ich mich über ihn, meinen Mann, aber er ist eine unfruchtbare Quelle. Er konnte das vorher wissen. Aber jetzt genug Worte. Ist es dir heute recht? Kann ich angezogen bleiben? Soll ich nackt sein? Mir ist es gleich. Wie alles. Nur das eine nicht. Es. Er tat es aus Not. Ohne Worte, wie sie es verlangte, umwand er die verwandelte Geliebte in eine kalte Umarmung. »Liebe ich dich noch?« sagte sie. »Zürne ich dir? Du hast mich zum Menschen gemacht, du hast mich zum Tier gemacht. Und du?« Sie strich mit steinernem Finger eine tiefe Linie von der Halsgrube über das Brustbein den Leib hinab, den schmerzlich aufatmenden Geliebten. »Jetzt, wo du leidest, bist du Mann.« Deine Lunge wund? Dass deine Wunde nicht außen liegt. Esther würde dich heilen. Sie überbreitete sich ihm. Feuchtigkeit, lauwarme, streifte wie einer Weide regengetränkte Zweige seiner hingestreckte Gestalt. Ihre langen Augenwimpern, Tränen umflossen, liebkosten sein vereistes Herz mit Liebkosungen, ungeahnt. Er fühlte, hätte ich doch einen Stachel, eisern, rostig, mit Widerhaken, damit ich ihn in sie bohren könnte. Er sagte, mein Geld. Wann? Morgen. Erwarte mich etwas früher. Am nächsten Tage war sie schon um 5 Uhr da. Sie verdunkelte das Zimmer, entkleidete sich, erwartete ihn. War er roh? Sie freute sich. Geld brachte sie nicht. Am dritten Tage, es ist genug. Ich will nicht mehr. Was habe ich dir getan, Edgar? Was noch? Du weißt alles. Mein Vermögen. Mein Kind. Meine Stellung, meine Zukunft, die Erfindung. Mein Kind. Er riss Furchen in sein verstörtes Gesicht. Er grub mit seinen von der Färberarbeit farbig gebeizten Fingern Gruben zwischen Stirn und Mund. Meine Gesundheit, mein Leben. Mein Mund voll Blut. Sie schwieg. Bist das alles nicht du? Es ist heute zum letzten Mal, der Abschiedstag. Wobei soll ich schwören? Auch am nächsten Tage brachte sie nur Zärtlichkeiten, Geld aber nicht. Er ergriff die im Zimmer lüstern umhertaumelnd an den Fußknöcheln, stürzte sie von unten her krachend auf den Erdboden. »Hast du kein Erbarmen? Was bin ich dir?« »Liebling«, flötete Esther. »Noch bin ich nicht wehrlos. Für mich habe ich nichts mehr zu hoffen. Endlich sehe ich das Muss. Aber du sollst nicht reine Freude haben.« Er fuhr mit beiden Händen unter ihr Beinkleid, mit den Händen es ausweitend zerfetzte er es zischend, mit den Nägeln riss er Stücke heraus und ballte sie in ein Knäuel in seiner Faust. Sie hielt ihm ihr weißes Gesicht entgegen. Voll Hohn. »Wie willst du mir drohen?« »Ein Wort an deinen Mann.« »Und wenn er es weiß? Wenn er mich herschickt zu dir?« »Aber gleich. Es ist genug. Ich bin zu versöhnen.« »Ich bin es nicht. Es ist meine Natur. Meine Natur will Befriedigung. Ein Kind. Lebendigen Samen. Was ist Esther als Geliebte? Du hast mich gehasst in dem, was aus mir kommen sollte. Was bin ich als Gattin?« Sie breitete die zerrissenen Stücke Spitze auf ihren Fingern aus und blies mit lauem Atem hindurch. »Als Mutter werde ich leben.« Nach einer Woche kam sie, aber sie verdunkelte das Zimmer nicht, warf sich ihm nicht hin. »Es wächst in mir.« »Und?« »Hast du es nur des Geldes wegen getan? Ist das noch Edgar?« »Einerlei. Morgen bringe ich dir das Geld. Um 4 Uhr erwarte mich.« Edgar verbrachte die Nacht schlaflos aus Hass. Um 4 Uhr übergab sie ihm einen Scheck. Um 4:15 erschien Anschütz, von Edgar durch ein anonymes Telegramm bestellt. »Bin ich zugrunde gegangen«, sagte er zu Esther, während der Mann an der Tür pochte, »dann wenigstens nicht allein.« »Warte ab«, sagte Esther. Sie trat Anschütz mit Unbefangenheit entgegen. »Mein Jugendfreund«, sagte sie, wie sie vor Jahren zu dem dienenden Weib gesagt hatte, »mein Bruder.« Anschütz ging scheinbar beruhigt mit Esther fort. Edgar wurde seiner Infamie nicht froh. Das Geld wurde ihm nicht ausgezahlt. Esther hatte es gesperrt. Edgar konnte ohne Geld die verhasste Stadt nicht verlassen. Er bekam nach langem Suchen eine Stelle als Hilfschemiker in einer Anstalt, wo man Kot, Urin, Auswurf chemisch untersuchte, aber auch zu dieser Arbeit ließ man ihn nur widerwillig zu, da ältere Kräfte wie er als schwer behandelbar galten. Und dann, was konnte ein Mensch leisten, der es in Edgars Alter zu keiner Position gebracht hatte und sich in den Zeitungen anbot? In der Mitte des Sommers traf Edgar Esther. »Du bist immer noch hier? Konntest nicht fort. Ich bin unschuldig. Anschütz hatte Verdacht, es durfte kein größerer Betrag auf geheimnisvolle Art ausgegeben werden. Du verstehst.« »Aber du hast doch den Scheck schon vorher gesperrt.« »War es nicht gut für mich? Ich kannte dich.« »Willst du mich jetzt gehen lassen?« »Hast du keine Zeit für mich? Ich könnte dir manches erzählen. Komm doch mit mir ins Freie, in den Wald, wo wir damals waren. Erinnerst du dich?« »Während der Fahrt?« »Wie lebst du? Du siehst nicht gut aus. Bist du denn wirklich krank? Deine Erfindung? Dein tägliches Brot?« »Ich untersuche, was die Menschen auswerfen. Sie bringen Kot in kleinen Töpfen von Liebigs Fleischextrakt, eitrigen Speichel in Wassergläsern, die mit einem Taschentuch oben zugebunden sind, und anderes. Aber genug. Auch so kann man leben.« Sie stiegen an der gleichen Station aus wie an dem späten Abend im April, nach dem Gewitter. Sie suchten die Gegend des stürmenden Laufes, die Waldblöße, den Winkel, wo sie sich endlich, einer hinstürzend über den anderen in verzweifelter Umarmung, berauscht hatten. Aber sie fanden die Gegend nicht mehr. »Wie sollten wir den Eingang zur Hölle finden, da wir doch mitten in ihr leben? Ich habe es noch nicht, bin noch nicht gerettet. Anschütz hat Verdacht, er berührt mich seit dem Abend bei dir nicht mehr. Er lauert mir auf, spioniert mir nach. Sieh her!« Sie streifte den Ärmel ihrer spitzen umflossenen Bluse von der Schulter. Eine leicht verharschte Wunde wies sich. »Verstehst du das? Diese Wunde gibt alle 4 Wochen Blut. Dieses Blut soll Anschütz täuschen, mein Kind vor ihm schützen. Inzwischen«, sie rauschte auf der Erde zusammen und schwere Wolken starken Parfums erhoben sich zu Edgar, Inzwischen locke ich ihn Nacht für Nacht, mit was man Menschen seiner Art lockt, bis es gelingt. Es wird Leben. Ich lebe in zweifacher Welt, wachend hier, schlafend dort. Ich fühle, wie es in mir aufgeht. Ich habe etwas, das du nie gekannt hast. Auch in meiner ersten Nacht nie. Ich höre immer, wie es lebt in mir. Sie standen zwischen harzstrotzenden jungen Bäumen, in wehenden Wänden ohne Dach, in hoch flirrendem Mittag. Alles an ihr starrte wie heißes Erz ihm entgegen, ihre gewaltige Brust mit blauschwarzem Hof in der Mitte glühte. »Bist das nicht du, Edgar? Jetzt erst du?« Adern in verknäulten Strängen zogen sich von allen Seiten dieser Brust zu. Vor seinen Augen sah Edgar diese Brust sich wie Wolken senken, die Brustwarzen sich abwärts, herzwärts neigen, einem Kinde entgegen, das geahnt war, in diesem Augenblick aufzusteigen aus dem geschwellten Leibe zu der glühenden Quelle dieser mütterlichen Brust. »Ich werde dich nicht vergessen. Bald muß es sich entscheiden. Wird das Kind gerettet, ich schwöre dir, dann bist du es auch.« So kehrten sie in die Stadt zurück. Nach 4 Wochen war abends Esther vor der Schwelle von Edgars Tür. Dort hatte sie den ganzen Nachmittag gewartet. Auf das Fensterbrett des nächsten Stockwerks gehockt, da sie in ihrem Zustand nicht lange stehen konnte. Statt der Worte zeigte Esther, die sonst so knabenschlanke, ihre wie Säulen angeschwollenen Beine. Stumm spielte sie mit dem Geliebten von einst, griff ihm in die Hosentasche, holte loses Geld heraus, ließ es klingeln. »Ist das alles?« machte einen Zug in seine Brusttasche, entfaltete die gefundenen Banknoten wie Spielkarten zu einem Fächer in ihrer Hand, legte schließlich ihre Ohrgehänge hinzu, Ringe, eine kleine Uhr. »Das ist unser Geld. Ich kehre zu meinem Mann nicht mehr zurück. Für ihn spiele ich umsonst Komödie. Für mich, sagt er, die Wunde an der Schulter, wer könnte derartiges glauben, wenn dein Bauch den Leuten zum Gelächter dient, wenn deine Elefantenbeine jeden Strumpf zerreißen. Ich habe Liebe nie verlangt, sagt er, bloß Aufrichtigkeit, du warst nicht schön, bist mittellos, Edgars abgelegte Geliebte. Ich liebte dich trotzdem, sagt er, aber das da... Und er fasst an meinen Leib. Wessen Frucht? Mein Kind ist das nicht. Du bist 20 Jahre jünger als ich, dein Kind ist 30 Jahre jünger als du, ihr werdet mich beerben. Würdet, sagt er. Mord könnte ich verstehen, Diebstahl nicht. Dein Kind bestiehlt mich und meine Nachkommen, an denen du nicht hättest verzweifeln müssen. Dienstboten traten ein. »Schweige jetzt«, sagte ich. »Nein«, sagte er. »Es mögen alle davon wissen, nur so entgeht man dem Gespött. Ich lege keinen Wert mehr darauf, dich als Hausfrau hier zu sehen.« Ich ging. Zu wem zurückkehren? Nun sind wir eins, nicht mehr zwei. Ich habe mich zugrunde gerichtet mit dir und mein Kind. Hätte ich dir deinen Sündenlohn gegeben, dann hätten alle drei Brot. Ist es vorbei? Was bist du? Was hast du? Und vor allem eins. Lässt du es am Leben? Edgar ließ es leben. Er selbst kündigte, weil Esther es so riet, die Stellung am Untersuchungslaboratorium. Sein früherer Assistent hatte die Erfindung jener Farbe nicht vollendet, es bestand noch die Möglichkeit für ihn, die Sache zum Gelingen zu bringen. Esther verkaufte alles, was sie an Schmuck hatte. Man schaffte dafür eine chemische Waage, einen Arbeitstisch, Platintiegel an. Eine große Anzahl von Flaschen kam, da schon die Ausdünstungen von ganz unschuldigen Lösungen Edgars kranke Kehle reizte, in den Raum zwischen den Fenstern. Esther diente ihm wie eine Magd. So retteten sie durch die Sommermonate ein erbärmliches Dasein. Die Arbeit ging ohne Glück vor sich. Eines Nachts erwachte Edgar, Blut auf die von Esther frisch gewaschenen Kissen speiend. Esther, hochschwanger, flackernd im Kerzenlicht, riss ihm den Kopf aus dem Bereich der Kissen, tauchte ein Handtuch ins Wasser, hielt es ihm unter den Mund. »Blut«, stammelte er. »Nun, Blut! Musst du die Kissen beschmutzen? Wir müssen darauf liegen. Wer wird sie waschen?« Schluchzend. »Nun erst ist es verloren. Wo es gebären? Für wen zuerst sorgen? Wohin es legen? Wenn er schon da liegt.« Sie fasste das Handtuch und presste es aus. Blutige Flüssigkeit tröpfelte zur Erde, mit ihren Tränen vereint. So verbrachte sie stöhnend die Nacht und ließ die Hand nicht von Edgars Stirn. Am nächsten Morgen ging sie zu dem Weib, das sie in funkelnder Wachsschürze, glänzend wie ein Insekt, empfing, als wäre sie gestern eben von dort fortgegangen. Der Arzt, höflich, gemein, alltäglich zugewandt dem unerhörtesten Mord der Mutter an ihrer Mütterlichkeit, tat, was man von ihm erwartete, wofür sie ihn mit dem letzten Gelde bezahlte. Das Kind wurde vertilgt. Sie kehrte zu Edgar zurück, pflegte ihn, bis er sich wieder erheben konnte, um in das Untersuchungslaboratorium zurückzukehren, wo man ihn aus Mitleid wieder einstellte. Auch Esther verdiente ihr tägliches Brot. Edgar und Esther lebten miteinander viele Jahre, nachdem sie einander geliebt hatten. Sie wehrten sich nicht gegen Kindersegen, als sich ihre Einkünfte gehoben hatten, aber es kam nichts mehr. Sie wohnten am äußersten Ende der Stadt, liebten sich nicht und hassten sich nicht. Der Spiegel in dem Glase Wasser zwischen ihnen bei den grauen Mahlzeiten trübte sich nicht, rührt sich nie. Sie lebten ihre alternde Zeit, als wäre es Unsterblichkeit. Sie erwarteten weder Gutes noch Böses. Er, der Irrsinn und menschenleere Einsamkeit gefürchtet hatte, war verflucht zu endlosem Alter. Nie von Esther verlassen, sie, die Mutter ohne Samen, verdorrt, ein Strauch am Gestein. Ende von »Die Verdorrten«. Des Kaufmanns Sohn von Wilhelm Busch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Des Kaufmanns Sohn von Wilhelm Busch. Es hatte ein Kaufmann einen einzigen Sohn und auch eine Tochter. Der Sohn war aber ein Erztaugenichts. Und weil er gar nicht gut tun wollte, so schickte ihn der Vater zuletzt unter die Soldaten. Da, meinte er, würden sie ihm schon Ordnung lernen. Es dauerte nicht lange, so schrieb der Junge nach Hause. Er wäre Offizier geworden, und da müsste er sich denn eine teure Uniform anschaffen. Darum möchte ihm sein Vater doch etwas Geld schicken. Der Junge macht sich, dachte der Vater, und schickte ihm 100 Taler hin. Er war aber nicht Offizier, sondern noch ein gemeiner Soldat und ein Taugenichts, vor wie nach, nahm die 100 Taler und vertat sie auf die leichtsinnigste Weise. Als nun das Geld zu Ende war, schrieb er an seinen Vater einen zweiten Brief. Da stand darin, er wäre jetzt General geworden. Darum möchten sie ihm vom Haus doch etwas Geld zukommen lassen. Der Junge kommt doch recht empor, dachte der Vater, und schickte ihm 100 Taler hin. Aber der Junge, der noch immer gemeiner Soldat war, verbrachte das Geld in kurzer Zeit und machte noch Schulden obendrein. Weil er nun nicht aus noch einen wusste, so schrieb er zum dritten Male an seinen Vater, er wäre jetzt König geworden. Aber die erste Einrichtung koste viel Geld, darum sollte ihm der Vater doch mit etwas Geld unter die Arme greifen. Das kommt mir doch etwas sonderbar vor, dass der Junge nun gar König geworden ist, dachte der Alte. Ehe ich ihm darum das Geld schicke, will ich doch erstmal nähere Erkundigungen einziehen. Da saßen der Junge und wartete, aber es kam kein Geld und kam kein Geld. Und weil er nun seine Schulden nicht bezahlen konnte und auch sonst seinen Dienst nicht ordentlich versehen hatte, so wurde ihm mit Schimpf und Schande der Abschied und eine alte, zerrissene Soldatenuniform mit auf den Weg gegeben. So ging er in die weite Welt und hatte nichts zu beißen und zu brechen. Eines Abends kam er in den Garten des Königs. Da sah er, dass ein Apfelbaum darin stand, der hing voll der schönsten Äpfel. Und weil er hungrig war, so hätte er gar so gern einige von den Äpfeln haben mögen. Es ging aber um den Garten eine hohe Mauer, und da war nur eine einzige Tür darin. und als er dahin durchschleichen wollte, um zu dem Apfelbaume zu gelangen, so stand quer davor ein Bett und lag des Königs Tochter darin. Die musste jede Nacht bei den Äpfeln Wache halten, dass keiner davon gestohlen wurde. Da fing er mit ihr ein Gespräch an und fragte, ob es nicht erlaubt wäre, von den Äpfeln einige zu essen. »Nein«, sagte die Königstochter, »aber wenn du diese Nacht bei mir bleiben und mir Gesellschaft leisten willst, so will ich es dir wohl erlauben.« Das versprach der Junge und aß von den Äpfeln, so viel er nur mochte. Dann setzte er sich zu der Königstochter aufs Bett und vertrieb ihr die Zeit und blieb bei ihr die ganze Nacht. Das war ihr aber eine große Freude, denn sie fürchtete sich und hatte Langeweile, wenn sie des Nachts so allein im Garten liegen musste. Und da gefiel ihr der Junge so gut, dass sie ihm des Morgens heimlich schöne Kleider gab und zu ihrem Vater, dem König, ging und sagte, es wäre da ein schöner, vornehmer Herr angekommen. Den möchte sie um alles in der Welt gerne zum Manne haben. Erst wollte es der König gar nicht zugeben. Das Mädchen plagte ihn aber so lange, bis er doch endlich ja sagte. Als der Junge nun die Königstochter geheiratet hatte, sagte er eines Tages, er wolle mal in seine Heimat zu seinen Eltern reisen, nahm zwei Jäger zu seiner Begleitung und auch viel Geld und schöne Kleider mit. Des Abends kamen sie in den Wald und verirrten sich. Da stieg der eine Jäger auf einen hohen Baum, und als er von da aus in der Ferne ein Licht schimmern sah, gingen die drei in der Richtung weiter und gelangten auch zu der Stelle, wo das Licht brannte. Und da sahen sie, dass sie in eine Mördergrube gekommen waren. Von hier geht kein Weg wieder zurück, sprachen die Räuber, ihr müsst nun sterben. Sie führten die beiden Jäger auch gleich auf die Stelle, dass sie sie umbrächten, aber ihrem Herrn nahmen sie Geld und Kleider ab und stießen ihn faselnackt in den Wald hinaus. Er musste lange irren, ehe der Wald Licht wurde, und als er nun endlich auf das freie Feld kam, fand er da einen Schäfer in seinem Kahn liegen. Den sprach er an, um einige alte Kleider, seine Blöße damit zu bedecken. »Meine Kleider habe ich selbst groß nötig«, sprach der Schäfer, »aber in voriger Nacht ist mein Schaf gestorben, dem habe ich das Fell abgezogen. Das ist alles, was ich dir geben kann.« Da bedankte er sich bei dem Schäfer, hing das Fell um seine Schultern und kam so in seines Vaters Hause an. Aber seine Angehörigen erkannten ihn nicht wieder, und als er nun sagte, wer er wäre und dass er seine Königstochter geheiratet hätte, da wurde sein Vater zornig und sprach, »Du bist nie und nimmer mein Sohn, hinaus mit dir, du Bettler. Bei den Hunden im Stalle, da kannst du dein Futter kriegen.« Und als er das gesagt hatte, ließ er ihn zu den Hunden in den Stall werfen. Da musste er Knochen nagen, und nur seine Schwester, die den armen, halbnackten Menschen bedauerte, brachte ihm zuweilen heimlich etwas zu essen. Die Königstochter saß derweilen daheim und wartete vergeblich, dass er wieder käme. Da wurde ihre Sehnsucht so groß, dass sie aufbrach, ihn in seiner Heimat aufzusuchen. Zu ihrer Begleitung nahm sie viele Jäger mit und kam mit ihnen abends in den Wald und zu der Mördergrube. Da sprach die Königstochter zu den Jägern, »Bleibt ihr jetzt noch zurück, ich will allein hineingehen, ob ich nicht meinen Mann da finde. Wenn ich euch aber ein Zeichen gebe, so kommt mir schnell zu Hilfe.« Da ging die Königstochter allein in die Mördergrube. »Von hier geht kein Weg zurück«, schrien da die Räuber, »du musst nun sterben.« »Wenn ich dir mein Leben lassen muss«, sprach die Königstochter, »so lasst mich vor meinem Tode nur noch einmal eine Pistole losschießen, denn mein Leben lang ist die Jagd mein größtes Vergnügen gewesen.« Das erlaubten ihr die Räuber auch. Und wie sie die Pistole abdrückte, so stürzten auch schon die Jäger herein, nahmen die Kerle gefangen und stachen sie tot, dass auch nicht einer mit dem Leben davonkam. Darauf suchten sie das Räubernest gehörig durch und fanden eine Masse Gold und auch die schönen Kleider ihres Herrn. Das alles nahmen sie mit sich fort. Als die Königstochter nun bei den Eltern ihres Mannes ankam, so fragte sie, ob sie nicht einen Sohn hätten. »Ja«, sagte der Vater, »aber der ist schon vor Jahren in die weite Welt gegangen und dann gestorben und verdorben. Vor einiger Zeit kam freilich ein halbnackter Bettler, der wäre mein Sohn und hätte des Königs Tochter geheiratet. Ich habe ihn zu den Hunden in den Stall sperren lassen.« Da ließ sie sich hinbringen, wo er lag, und war ganz mit Schmutz bedeckt, und sein Haar und Bart waren so lang und wuß geworden, dass sie ihn kaum wiedererkannte. Da ließ sie ihn waschen und scheren und gab ihm seine schönen Kleider, und da erkannten ihn auch seine Eltern und seine Schwester wieder. Nachdem, so gingen sie miteinander zurück in ihr Königreich. Ende von Des Kaufmanns Sohn von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, März 2012. Das verwunschene Schloss von Wilhelm Busch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das verwunschene Schloss von Wilhelm Busch. In alter Zeit ist einmal ein Edelmann gewesen, der hatte einen großen, schönen Wald und vieles Wild darin. Aber alle seine Jägersburschen, die er noch gehabt hatte, wenn sie ausgingen, den Wald zu jagen, so kamen sie nicht wieder zurück. so daß zuletzt keiner mehr bei dem Edelmann Dienst gehen wollte. Nach langer Zeit kam endlich wieder mal ein junger, hübscher Bursche zugereist. Der stellte sich dem Edelmann als Jäger vor. Da sagte ihm der Edelmann, wie es mit dem Walde bestellt wäre und daß noch keiner wieder daraus zurückgekommen sei. Aber der Bursche bat so viel, er möchte ihn doch annehmen, daß ihn zuletzt doch in seinen Dienst nahm. Gleich am anderen Tag sattelte der Jäger sein Pferd und zog zum Jagen in den Wald hinein. Nicht lange war er geritten, da sah er auf einmal dicht vor sich 11 prächtige Hirschkühe und einen prächtigen Hirschbock, der trug ein Geweih von purem Golde. Da faßte den Jäger ein heftiges Verlangen, dem wunderbaren Hirsche zu folgen, dass er ihn womöglich erjagen möchte. Darum trieb er sein Pferd zu raschem Laufe an. Die 12 Hirsche aber, als er ihn nachsetzte, sprangen eilig davon. Und zuletzt wurde der Wald so wüst und dicht, dass die Hirsche ganz aus den Augen verloren sich verirrte. Mit dem, so brach auch die Nacht herein. Da stieg der Jäger auf einen hohen Baum und sah von da aus der Ferne her ein Licht schimmern. Als er nun die Richtung, wo das Licht hereinschien, weiterritt, so kam er in einen großen Pferdestall. Darin brannte die Stalllaterne, und das war das Licht gewesen, welches er von dem Baume aus hatte schimmern sehen. Da band er sein Pferd wie die anderen Pferde in den Stall. Der Pferdestall gehörte aber zu einem großen Schlosse. Das stand nicht weit davon, und als der Jäger da hineinging, so fand er alles aufs Schönste eingerichtet. Aber es war ganz still darin und kein lebendes Wesen zu hören und zu sehen. Nun stand da ein Schrank voll schöner Lesebücher. Da nahm der Jäger eins von ihnen in die Hand, um sich die Zeit zu kürzen. Mit einem Male so wurde eine Stimme wach, die rief: »Was beliebt?« »Ey«, sprach der Jäger, »wenn's nach meinem Belieben geht, so möchte ich wohl Waschwasser haben und ein gutes Abendbrot.« Und was er verlangt hatte, das wurde ihm auch alles hergebracht. Da wusch er sich und setzte sich zum Abendessen. Und als er gegessen hatte, nahm wieder das Buch zur Hand und las. Um 11 Uhr ließ sich wieder die Stimme vernehmen und sagte: »Wenn es 12 wäre, so kämen 4 Männer und schleppten ihn im ganzen Schlosse umher. Dabei dürfte er aber ja keinen Laut von sich geben, sonst müsste er sterben.« Und richtig, mit dem Schlage 12 tat sich die Tür auf und herein traten 4 schwarze Männer. Die fassten ihn unsanft an, schleiften ihn treppauf, treppab im ganzen Schlosse umher. Er gab aber keinen Laut von sich, und als der Schlag 1 aus der Glocke ging, da brachten sie ihn wieder in sein Zimmer zurück. Da sagte die Stimme: »Auf dem Tische stände Salbe, da sollte er sich mit einreiben, und dann stände in dem Nebenzimmer ein schönes Bett, da sollte er sich hineinlegen.« Das tat der Jäger auch, und am anderen Morgen, da er erwachte, waren all seine Schmerzen vorüber. Es stand auch schon ein Morgenbrot bereit. Er erhob sich, als er das sah, von seinem Lager, verzehrte, was ihm gebracht war, und nachdem, so setzte er sich wieder und las schöne Geschichtsbücher, die er nach Belieben aus dem Schranke nehmen konnte. Den ganzen Tag über wurde er mit Essen und Trinken wohl versorgt, so daß es ihm sicher alles wohl gefallen hätte, wenn ihm nicht die unheimlichen schwarzen Männer von der Nacht vorher noch zu leb auf den Gedanken gewesen wären. Darum gedachte er, als der Abend anbrach, heimlich davonzugehen. Aber, oh weh, die Zugbrücke war aufgezogen, und alle Anstrengungen, sie herunterzulassen, waren vergeblich. Da mußte er denn wohl wieder umkehren, er mochte wollen oder nicht. Um 11 Uhr wurde wieder die Stimme laut und sagte: »Statt dass gestern 4 gekommen wären, würden heute Nacht 8 kommen und im ganzen Schloss herumtragen. Wenn er aber den geringsten Laut von sich gebe, so müsste er sterben.« Und richtig, mit dem Schlage 12 tat sich die Türe auf, und hereintraten 8 große schwarze Männer. Die packten ihn bei den Beinen und schleiften ihn mit dem Kopfe zu unterst treppauf, treppab im ganzen Schlosse herum, dass ihm alle Rippen im Leibe knackten und sein Kopf voll Beulen wurde. Aber doch gab er keinen Laut von sich, und wie der Schlag 1 aus der Glocke ging, da brachten sie ihn wieder hin, wo sie ihn hergeholt hatten. Da sagte die Stimme wieder: »Auf dem Tische stände Salbe, da solle er sich mit einreiben, und im Nebenzimmer stände ein schönes Bett, da solle er sich hineinlegen.« Das tat der Jäger auch, und am anderen Morgen, als er aufwachte, war sein Kopf wieder heil und tat ihm kein Finger weh. Es stand auch schon ein schönes Morgenbrot bereit, und das verzehrte er mit Behagen. Und nachdem, so setzte er sich wieder hin und las noch viel schönere Bücher, als er am Tag vorher gelesen hatte, und zu bestimmter Zeit kriegte er auch wieder sein gutes Essen und war ganz vergnügt bis zum Abend, wo es anfing dunkel zu werden. Da fielen ihm die schwarzen Männer wieder ein, und herzlich gerne hätte er sich auf und davon gemacht, wenn er nur gekonnt hätte. Um 11 Uhr sagte die Stimme: »Anstatt dass gestern 8 gekommen wären, kämen heute 12. Er solle aber standhaft bleiben und kein Wort sagen, sonst müsste er sterben.« Und richtig, mit dem Schlage 12 tat sich die Türe auf, und hereintraten 12 kohlschwarze Männer. Die banden ihm Hände und Füße mit eisernen Ketten und schleiften ihn im ganzen Schlosse herum, und zuletzt hinaus auf den Hof zu einem tiefen Brunnen, und taten, als ob sie ihn hineinwerfen wollten. Aber doch blieb er standhaft und gab keinen Laut von sich. sowie der Schlag eins aus der Glocke ging, brachten sie ihn wieder zurück in sein Gemach. Er war halb tot und alle Knochen taten ihm im Leibe weh. Aber diesmal kam keine Salbe und wurde ihm auch kein Bett gegeben, so dass er auf allen Vieren in eine Ecke kroch und da liegen blieb. Die ganze Nacht tat er vor Schmerzen kein Auge zu und am anderen Morgen wurde auch kein Essen gebracht. Aber es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Tür und als der Jäger hereinrief, da erschien ein wunderschönes Mädchen, das gab ihm von der Heilsalbe und sagte, in dem Nebenzimmer im Schranke, da hingen königliche Kleider, die sollte er anziehen. Und wenn er das getan hätte, so sollte er nach oben heraufkommen. Damit ging sie wieder hinaus. Der Jäger zog nun, nachdem er mit der Salbe seine Schmerzen gestillt hatte, die königlichen Kleider an und ging dann oben in das Schloss hinauf. Und als er in den Saal trat, so saß da eine wunderschöne Prinzessin mit 11 Jungfrauen. Das waren die 12 Hirsche gewesen, die der Jäger verfolgt hatte. Der mit den goldenen Hörnern war die Prinzessin. Da bedankte sie sich bei dem Jäger, der sie durch seine Standhaftigkeit nun erlöst hatte. Nachdem, so wurde der Jäger König und hielt Hochzeit mit der schönen Prinzessin und wurde getanzt und geschmaust. Und wenn die Hochzeit noch nicht zu Ende ist, so dauert sie heute noch. Ende von Das verwunschene Schloss von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, März 2012. Warum das Meerwasser salzig ist, von Karl und Theodor Kolshorn. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Warum das Meerwasser salzig ist, von Karl und Theodor Kolshorn. Mündlich in Lehrend in Hannover. Es war einmal ein lieber, wackerer Knabe. Der hatte weiter nichts auf Erden als eine blinde Großmutter und ein helles Gewissen. Als er nun aus der Schule war, wurde er Schiffsjunge und sollte seine erste Reise antreten. Da sah er, wie all seine neuen Kameraden mit blankem Gelde spielten, und er hatte nichts, auch nicht den geringsten Mutterpfennig. Darüber war er traurig, und er klagte es der Großmutter. Sie besann sich erst ein wenig, dann humpelte sie in ihre Kammer, holte eine kleine alte Mühle heraus, schenkte sie dem Knaben und sprach, »Wenn du zu dieser Mühle sagst, Mühle, Mühle, male mir die und die Sachen gleich all hier. So malt sie dir, was du begehrst, und wenn du sprichst. Mühle, Mühle, stehe still, weil ich nichts mehr haben will, so hört sie auf zu malen. Sag aber nichts davon, sonst ist es dein Unglück. Der Junge bedankte sich, nahm Abschied und ging aufs Schiff. Als nun wieder die Kameraden mit dem blanken Gelde spielten, stellte er sich mit seiner Mühle in einen düsteren Winkel und sprach. Mühle, Mühle, male mir rote Dukaten gleich all hier. Da malte die Mühle lauter rote Dukaten, die fielen klingend in seine lederne Mütze, und als die Mütze voll war, sprach er nur, »Mühle, Mühle, stehe still, weil ich nichts mehr haben will«, da hörte sie auf zu malen. Nun war er von den Kameraden der Reichste. Und wenn es ihnen an Speise fehlte, indem der Schiffshauptmann sehr geizig war, sprach er nur, »Mühle, Mühle, male mir frische Semmeln gleich all hier«, so malte sie so lange, bis er das andere Wort sagte, und was er auch sonst noch begehrte, alles malte die kleine Mühle. Nun fragten ihn die Kameraden wohl oft, woher er die schönen Sachen bekomme. Doch da er sagte, er dürfe es nicht sagen, drangen sie nicht weiter in ihn, zumal er alles ehrlich mit ihnen teilte. Es dauerte aber nicht lange, da bekam der böse Schiffshauptmann Wind davon, und das war Wasser auf seine Mühle. Eines Abends rief er den Schiffsjungen in die Kajüte und sprach, »Hol deine Mühle und male mir frische Hühner.« Der Knabe ging und holte einen Korb voll frischer Hühner. Damit jedoch war der gottlose Mensch nicht zufrieden. Er schlug den armen Jungen so lange, bis dieser ihm die Mühle holte und ihm sagte, was er sprechen musste, wenn sie malen sollte. Den anderen Spruch aber, wie sie aufhören sollte, lehrte er ihn nicht. Und der Schiffshauptmann dachte auch nicht daran, ihn darum zu fragen. Als der Junge gleich nachher allein auf dem Verdeck stand, ging der Hauptmann zu ihm und stieß ihn ins Wasser und dachte nicht daran, wie viel Sorge und Mühe er Vater und Mutter gemacht hatte und wie die blinde Großmutter auf seine Rückkehr hoffte. Daran dachte er nicht, sondern stieß ihn ins Meer und sagte, er sei verunglückt. Und meinte, damit sei alles abgetan. Hierauf ging er in seine Kajüte, und da es eben an Salz fehlte, sagte er zu der kleinen Mühle, »Mühle, Mühle, male mir weiße Salzkörner gleich all hier.« Da malte sie lauter weiße Salzkörner. Als aber der Napf voll war, sprach der Schiffshauptmann, »Nun ist's genug.« Doch sie malte immer zu, und er mochte sagen, was er wollte. Sie malte immer zu, bis die ganze Kajüte voll war. Da fasste er die Mühle an, um sie über Bord zu werfen. Er hielt aber einen solchen Schlag, dass er betäubt zu Boden fiel. Und sie malte immer zu, bis das ganze Schiff voll war und zu sinken begann, und ist nie eine größere Not auf einem Schiffe gewesen. Zuletzt fasst der Schiffshauptmann sein gutes Schwert und hebt die Mühle in lauter kleine Stücke. Aber siehe, aus jedem kleinen Stück wurde eine kleine Mühle, gerade wie die alte gewesen war, und alle Mühlen malten lauter weiße Salzkörner. Da war es bald ums Schiff geschehen. Es sank unter mit Mann und Maus und allen Mühlen. Diese aber malten unten am Grunde immer zu lauter weiße Salzkörner. Und wenn du ihnen nun auch den rechten Spruch zuriefest, sie stehen so tief, dass sie nicht hören würden. Siehe, davon ist das Meerwasser so salzig. Ende von Warum das Meerwasser salzig ist, von Karl und Theodor Kolshorn, gelesen von Elli, April 2012. Der Fuchs und der Rabe. Aus Chinesische Märchen, übersetzt von Richard Wilhelm, gelesen für LibriVox.org. Der Fuchs versteht es zu schmeicheln und viele Listen zu gebrauchen. Einst sah er einen Raben, der mit einem Stück Fleisch im Schnabel auf einem Baum sich niederließ. Der Fuchs setzte sich unter den Baum, sah zu ihm empor und begann, ihn zu loben. »Eure Farbe«, begann er, »ist reines Schwarz. Das zeigt mir, dass ihr die Weisheit Lao Tse's habt, der sein Dunkel zu wahren weiß. Die Art, wie ihr eure Mutter zu füttern wisst, zeigt, dass ihr an kindlicher Liebe der Fürsorge Meister Zhongs für seine Eltern gleichkommt. Eure Stimme ist rau und stark. Das zeigt, dass ihr den Mut besitzt, mit dem einst König Yang durch seine bloße Stimme seine Feinde zum Fliehen brachte. Ihr seid wahrhaftig der König der Vögel.« Der Rabe hörte es, ward hocherfreut und sprach, »Bitte sehr, bitte sehr!« Aber ehe er sich's versah, fiel aus dem geöffneten Schnabel das Fleisch zur Erde. Der Fuchs fing es auf, fraß es und sagte dann lachend, »Merkt's euch, mein Herr! Wenn jemand ohne Ursach euch Lob entgegenbringt, so hat er sicher eine Absicht.« Ende von Der Fuchs und der Rabe. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Osten, Westen, Norden und Süden von Karl und Theodor Kolshorn. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Osten, Westen, Norden und Süden von Karl und Theodor Kolshorn. Mündlich in Wunsdorf. Es waren einmal vier Brüder, die hießen Osten, Westen, Norden und Süden. Sie wohnten aber weit voneinander entfernt und pflegten sich deshalb alle Jahre einmal zu besuchen. Einst hatten sie sich bei Osten versammelt. Und als sie genug Rats gepflogen und genug gegessen und getrunken hatten, wollte Westen nach Westen, Norden nach Norden und Süden nach Süden zurück. Wohin sie sich aber auch wenden mochten, sie mussten über einen hohen Glasberg, auf welchem ein Menschenfresser hauste. Norden versuchte zuerst, den Glasberg zu erklettern. So oft er aber auch ansetzte, er rutschte jedes Mal herunter. Endlich erschien oben eine alte Frau, die rief, »Halt dich rechts und komm herauf!« Er hielt sich rechts und fand da selbst etwas wie eine alte Treppe, stieg hinauf und sprach zu der Frau. »Ich bin müde, kann ich hier übernachten?« »Nein«, war die Antwort, »halt dich links und steig hinab.« Als er dringend am Quartier bat, entgegnete jene, »Es geht nicht an. Kommt der Menschenfresser nach Haus, so bist du verloren.« »Sei ohne Sorge«, fuhr Norden fort, »ich verstecke mich im Keller, wo er mich gewiss nicht finden soll.« Die alte Frau mochte warnen, so viel sie wollte. Er stieg in den Keller und kroch durch Spundloch in ein leeres Bierfass. Gleich nachher trat der Menschenfresser ins Haus, dass die Sparren knackten und brüllte, »Ich rieche frisches Menschenfleisch.« Die Frau antwortete, »Du bist nicht recht klug, es ist keins da.« »Ich rieche frisches Menschenfleisch«, brüllte der Riese, durchsuchte das ganze Haus und ging endlich in den Keller, zerschlug das leere Bierfass und fraß den armen Norden auf. Hierauf verließ er das Haus wieder und stieg mit zwei Schritten den Berg hinab. Als Norden halb hinauf war, fing Westen auch zu klettern an. Und war einige Stunden nach jenem oben. Als er die alte Frau erblickte, sagte er, »Ich bin müde, kann ich hier übernachten?« »Nein«, war die Antwort, »halt dich links und steig hinab.« Er hörte nicht auf zu bitten, die Frau aber entgegnete, »Es geht nicht an, kommt der Menschenfresser nach Haus, frisst er dich so gut, wie er den armen Norden gefressen hat.« »Ist Norden tot?«, fragte Westen. »Nun, mich soll er nicht finden.« Sie mochte warnen, so viel sie wollte, Er stieg in den Keller und kroch durch Spundloch in ein leeres Weinfass. Gleich nachher trat der Menschenfresser ins Haus, dass die Sparren knackten und brüllte: »Ich rieche frisches Menschenfleisch.« Die Frau antwortete: »Du bist nicht recht klug, es riecht noch von Norden.« »Ich rieche frisches Menschenfleisch«, brüllte der Riese, durchsuchte das ganze Haus, ging endlich in den Keller, zerschlug das leere Weinfass und fraß den armen Westen auf. Hierauf verließ er das Haus wieder und stieg in zwei Schritten den Berg hinab. Als Westen halb hinauf war, fing Süden auch zu klettern an und war einige Stunden nach jenem oben. Als er die alte Frau erblickte, sagte er: »Ich bin müde, kann ich hier übernachten?« »Nein«, war die Antwort, »halt dich links und steig hinab.« Er hörte nicht auf zu bitten, die Frau aber entgegnete: »Es geht nicht an. Kommt der Menschenfresser nach Haus, frisst er dich so gut, wie er Norden und Westen gefressen hat.« »Sind Norden und Westen tot?«, fragte Süden. »Nun, so soll er's büßen.« Und er eilte in den Garten und grub vor dem dichten Wacholderbusch ein tiefes Loch, setzte einen Topf voll heißen Wassers hinein und versteckte sich hinter dem Busch. Jetzt kam der Menschenfresser nach Haus und brüllte: »Ich rieche frisches Menschenfleisch.« Die Frau antwortete: »Du bist nicht recht klug, es riecht noch von Norden und von Westen.« »Ich rieche frisches Menschenfleisch«, brüllte der Riese, durchsuchte das ganze Haus und lief endlich in den Garten. Als er Süden witterte, stürzte auf den Wacholderbusch los, fiel in die Grube und war tot. Rasch kam Süden hervor, zog den Riesen heraus, schnitt ihm den Bauch auf, und Norden und Westen sprangen wieder daraus hervor. Westen aber stöhnte: »Das war ein düsteres Lager«, und Norden meinte: »Das war eine heiße Brühe.« Hierauf ging Norden nach Norden, Westen nach Westen und Süden nach Süden. Ende von »Osten, Westen, Norden und Süden« von Karl und Theodor Kolshorn, gelesen von Elli, April 2012.